Die Weltraumaffen, eine Selbsthilfegruppe, welche sich über die Unmündigkeit der Menschen beschwert und den Menschen, die kurz innehalten, um selber zu denken, einen Gruß zuwirft. Nicht, dass wir die Antworten hätten. Wir heißen euch nur willkommen. Es gibt uns und wir sind einsam und eisern bemüht, Quellen zu verifizieren und die Welt so akkurat wie möglich zu beschreiben. Wenn ihr uns schaut und wir euch langweilig werden, liegt das nicht an uns. Es liegt an der Mündigkeit, die zurückgekrochen kommt. Sie setzt dich unter Druck, dem weiteren Erkenntnisgewinn nachzugehen. Und wir grüßen am Eingangstor, auf dem steht: Denken musst du selber. Viel Glück und damit herzlich willkommen bei den Weltraumaffen. Jo, hallo. Wunderschönen guten Abend da draußen. Schönen Sonntag. Juhu. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Das freut mich so. Ich würde sagen, steigen wir direkt mal ein, ne? Ja. Einhauen. Ja, das Erste, was ich für euch habe, ist Puls. Ah, das finde ich gut. Wird das OK-Zeichen zum Symbol der Rechten? Wer den Zeigefinger und den Daumen zu einem Kreis formt, meint in vielen Kulturen damit alles okay. Aber gerade wird darüber diskutiert, ob das Handzeichen und der dazugehörige Emoji zum Nazi-Symbol werden. Das Lustige ist, durch diese Debatte wird das Symbol dort eingefügt. Man hat ja schon also sozusagen diesen römischen Salut, diesen Hand nach oben gestreckt. Das ist ja schon das Nazi-Symbol. Das A-OK-Zeichen, das tun nur hysterische Leute, die politisch verwirrt sind, jetzt irgendwie aufbauschen und zu mehr machen, damit, ich weiß nicht, billige News was zu berichten haben. Also, wer macht sich denn tatsächlich über Nazis im politischen System wirklich einen Kopf? Also in welchem Land sind jetzt wirklich so KKK-Leute kurz davor, irgendwie die Präsidentschaft zu holen? Also ich, keine Ahnung. Frankreich? Mit AOK-Zeichen. Le Pen steht die ganze Zeit mit AOK-Zeichen da. Weißt du, ich, der Grund, warum die Leute keinen Bock mehr haben auf Politik, ist genau das, genau der Frosch, dass er mit dem Zeichen dasteht und verwirrte Leute sagen, das ist jetzt die große Gefahr, die gebannt werden muss. Wir müssen dieses Bild durch die Hate-Speech-Gesetze verbieten. Das darf man nicht mehr auf Facebook uploaden. Und damit wird dann die Politik endlich wieder großartig werden. Ohne Spaß. Wir haben einen Haufen Probleme in der Gesellschaft und wir beschäftigen uns damit. A-OK-Zeichen. Ja, aber das ist doch das praktisch symptomatisch. Wir haben einen Haufen Probleme in der Gesellschaft. Beschäftigen uns eigentlich immer nur mit Non-Issues. Ja. Geistige Zerstreuung, weißt du? Keine Ahnung, wir haben massive demografische Probleme, wir haben Klimawandel, wir haben China, was immer stärker wird, wir haben einen Haufen Länder, in denen gescheiterte Revolutionen zu Bürgerkriegen ausgeartet sind und was machen wir? Wir machen das A-OK-Zeichen und Anna Bühler, Moderatorin, Autorin und Redakteurin, erklärt uns, wie furchtbar das ist, wenn Leute das A-OK-Zeichen machen. Ich frage mich vor allem, weil die ja hier sagen, es gebe einen kulturellen Unterschied. Also das ist ja komisch konstruiert dann von der konstruierten Kultur. Also das kann eventuell Stirnrunzeln provozieren. Also ihr seht, wie gefährlich diese Geste ist. Es sterben ja jedes Jahr ungefähr 300 Leute in den USA an Stirnrunzeln. Ja, eventuell können sie dich für einen White Supremacist halten, meinen die halt damit. Aber ich denke auch, dass sie sobald wie irgendjemand in Deutschland, irgendjemand von AfD oder sonst wer irgendwie dieses Symbol irgendwie benutzt, dann werden sie auch sagen, dass es jetzt angekommen ist in Deutschland oder so. Als Hass-Symbol. Ja, das ist halt echt Paranoia, die da ausgestrahlt wird. Weißt du, oh mein Gott, die haben geheime Zeichen. Da gibt es eine Nazi-Weltverschwörung. Ja, ich erinnere nur an die 88 auf dem Edeka-Nummernschild. Ja, wo Edeka geheime Morse-Signale an die Alt-Right-Bewegung sendet. Müsste man eigentlich mal nachgucken, ob in dem Edeka-Spot auch jemand vielleicht dieses Handzeichen macht. So, hey, ich habe euch das geliefert, die Pizza. Hey. Also ich würde den Artikel fast mehr so umdeuten, als ob die Gesellschaft ein Problem mit psychisch Kranken hat, die unbehandelt sind und draußen rumlaufen und ihren Wahnsinn ins Internet projizieren. Die haben ein Meme falsch geschrieben. Da steht Mem. Shit, Mem. Schreibt man das nicht May May? M-A-Y? Ja, ich glaube, so spricht man das auch, glaube ich. Soll ich mal diesen Clip hier abfahren? Mach das. Ob Memmen schreiben das einfach anders. Ich verfremde das mal wieder, nicht wundern, dass das komisch klingt. Er ist klein, niedlich und grün. Und trotzdem gerade das Symbol der Internetrassisten. Pepe der Frosch. Rechtsradikale, Ultrakonservative und Judenhasser. Sie alle nutzen ihn für ihre menschenverachtenden Postings. Ekelhaft. Und dann mischt Pepe auch noch im US-Wahlkampf mit. Aber wie konnte es so weit kommen? Wie wird ein Meme zum Hasssymbol? Und was hat das alles mit dem Wahlkampf zu tun? Angefangen hat alles ganz harmlos. 2005 taucht Pepe das erste Mal auf. Er ist einer von vier Protagonisten im Boys Club, einem Comic von Matt Fury. Nice. Und eigentlich ein ganz lieber Kerl. Aus dem Comic findet Pepe den Weg ins Netz. Und die Community erfindet ihn immer wieder neu. Er lacht, ist wütend, er raucht. Promis wie Katy Perry verbildlichen sogar ihren Jetlag mit ihm. Australian Jetlag got me like, aww. Und dann landet Pepe in der Wahlkampagne der Republikaner. Denn auch Donald Trump stellt sich gerne als Pepe dar. You can't stump the Trump. Blöd nur, dass Pepe zeitgleich zu einem Maskottchen der extremen Rechten geworden ist. Oh, ihr Idiot. Für Hillary Clinton ernsthaft? Ist klar, Trump... Ernsthaft, was ist es daran so schwer zu verstehen, dass Pepe Minoritätsmeinung ist? Du hast Mainstream, alles was etabliert ist, und Pepe gehört nicht zum Mainstream und sagt, feels good, man. Es gibt auch einen Salafisten, Pepe. Warum ist es nicht ein Zeichen von radikalen Muslimen? Also, es gibt auch ein... Das, was mich jetzt mal wirklich verwirrt, ist, in Venezuela haben die jetzt ein Institut für Pepe eingerichtet und die verwenden durch ihre zerstörte Ökonomie jetzt Bilder von raren Pepes als Geld, das sie für Bitcoins verifizieren lassen. Okay, bedeutet das, dass sie buchstäblich eine rechtsradikale Währung haben, so eine rassistische Währung? Deutet das dann? Ich meine, so ein rares Fall. Pepe ist doch... Venezuela. Und auch in Venezuela weiß man ja, dass da die Alt-Right und die Far-Right echt an der Macht sind momentan. Ne? Es ist nicht irgendwie der Maduro, der Nachfolger von Hugo Chavez ist und irgendwie eher so einen sozialistischen Kurs fährt. Die Pepes, Alter. Ja, aber Hillary Clinton erzählt auf jeden Fall genau, wie das ist mit dem Ding. Trump bedient sich bewusst dieser Symbolik und outet dadurch seine Nähe zu den Rechten, den sogenannten White Supremacists. Das hat ihr Team auch so auf ihrer Website festgehalten. Und es war dumm. Alles widerlegt. Das war ein Trolljob und er hat funktioniert. Ja, aber das versteht die Hillary doch nicht. Nee, warum verstehen das die deutschen Journalisten nicht? Da gibt es einen Artikel drüber, der ziemlich eindeutig die Leute interviewt hat, die den Trolljob gemacht haben damals für die PP-Sache. Boah, und das mit den Handsymbolen, ey, das sind doch alles Sozialkonstruktivisten. Warum konstruieren die sich nicht eine eigene Bedeutung für die positiven Symbole, die international bekannt sind, sodass sie die positiven Symbole benutzen können? Stattdessen sind alle positiven Symbole plötzlich Hassnachrichten. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ja, für dich nicht. But the connection between the alt-right and his campaign continues to strengthen. Die ADL, eine amerikanische Organisation gegen Diskriminierung von Juden, hat Pepe jetzt sogar in ihre Datenbank der Hasssymbole aufgenommen. Doch damit soll jetzt Schluss sein. Zeichner Matt Fury. Dieser Pepe in dem Klansman-Anzug, der mit der weißen Kapuze, ne? Dieser Pepe, ne? Da haben Leute einen Reverse Image Search gemacht auf das Ding und keine Treffer bekommen bei Google, okay? Das heißt, irgendjemand muss da gesessen haben und sich so ein Paper zusammengelegt haben, so Original Content Paper, so einen richtig raren Paper. Ja. Das heißt, sie haben selber Papers erfunden, damit es noch besser wirkt. Ja, das ist so das, was ich davon mitgenommen habe, ja. es ist halt auch lächerlich, dieses im Wahlkampf schnell, ich muss meinen Gegenspieler mit der schlimmsten politischen Strömung auf seiner Seite vergleichen. Das ist wie wenn man zu Hillary sagt, du bist ja Sozialistin, die Marxismus aufbauen möchte. Genauso sagt man zu einem Republikaner, du bist furchtbar, du bist tust mit dem KKK zusammenarbeiten. Das ist halt so, wow, das ist so das billigste politische Abhitlern, was man machen kann. So, mit dem anderen schnellen Hitler. Und der KKK eigentlich dann auch ein Pay? Dauern? Wahrscheinlich, ja. Ein May. Ein May von dem Pay. Es gibt viel Mi bei den üblichen Verdächtigen. Ich meine, will den Frosch mit dem Hashtag SavePeople zurückerobern. I understand that it's out of my control, but in the end, Pepe is whatever you say he is. And I, the creator, say that Pepe is love. Und tatsächlich postet die Community seitdem immer mehr Pepes in seiner niedlichen Ursprungsversion. Ganz verloren scheint er also noch nicht zu sein. Also jetzt mal ernsthaft, Pepe, das steht für progressive Patrioten. Wenn man die Bedeutung von etwas ändern kann, indem man einfach eine andere Bedeutung verwendet, dann war die ursprüngliche Bedeutung niemals erstens die primäre und zweitens so eine dominante, okay? Also ich meine, ja, vor allem sehen die Postmodernisten das doch so, sobald du ein Kunstwerk geschaffen hast, hast du nichts mehr dazu zu sagen, sondern geht es nur noch um die subjektive Interpretation des Rezipienten. Warum ändert ihr die Bedeutung nicht einfach zurück? Ist doch super. Jetzt kommt Krebs. Ich hoffe, ihr habt alle Spaß an Krebs, denn jetzt kommt Krebs. Nein. Krebs. Nein. Das ist Die Broschüre der Amadeo-Antonio-Stiftung. Warum guckt die Nian-Katze so böse? Ja, wahrscheinlich wegen Geist von Stalin. Wegen dem der sich auf der Amadeo-Antonio-Stiftung niedergelassen hat. Um damit Deutschland und damit Europa zu knechten. Nein. Ich komm, Alter, Amadeo-Antonio-Stiftung, das ist doch mittlerweile ein Roleplay für DDR, Alter. Ohne Spaß. So kommen die sich doch vor. Die Amadeo-Antonio-Stiftung ist Controlled Opposition, der Alt-Right. Ja, damit die Leute schön wütend werden auf das Establishment. Was sind Internet-Meme? Lolitics, was? Meme und politische Botschaften. Oh Gott. Lolitics. Oh ja. Top Keck, the Donald. KEK steht für. Also, ich habe gehört, dass KEK für Kill Every Kike steht. Nein, KEK, also das Keck, das ist das Auslachgeräusch bei World of Warcraft, das ist Ding. Das steht für Kill Every Kike, da bin ich mir sicher. Ja, ich bin mir auch ziemlich sicher. Zumindest hat es jetzt die Bedeutung. Okay, dann jetzt wurde es gehijackt, jetzt kann ich nichts mehr gegen machen. Ja, genau, damit ist auch ganz World of Warcraft eine Domäne der Alt-Right. Sind Lolitics diese Anime-Avatare mit den kleinen Mädchen? Nein, das sind Loli. Das sind Loli. Lolitics. Lolitics. Warum ist das der erste Satz in der Broschüre? Ich weiß es auch nicht. Sasa ist ein Fußballer. Ja, die wollen darauf hinaus, dass er so eine Art deutsches beklopptes Chuck Norris-Meme geworden ist. Ist er das? Und das ist jetzt irgendwie die Einleitung in. Darum müssen wir uns kümmern, weil das ist Politik, meine Damen und Herren. Und die kriegen dafür Geld von der Bundesregierung. Hans Sapai, Chuck Norris, das ist Politik, meine Damen und Herren. Besonders aus dem Nationalsozialismus sind uns Plakatelemente und Botschaften präsent, die sich bis heute als Bilder eingeprägt haben. Ach du Scheiße, das geht aber auch nur mit dem Nationalsozialismus, das geht mit nichts anderem. Das geht nicht mit der Marianne der Französischen Revolution, das geht nicht mit Uncle Sam und Also, weil es ein konstruiertes Meme ist auch, du bist Deutschland. Wir schaffen sind auch wie das Hakenkreuz. Früher war das hinduistische Swastika, dann war das Hakenkreuz der Nazis und jetzt ist es das universelle Zeichen für Multigender. Ja. I said it, so it is. Hast du gerade konstruiert, ja. Aber da finde ich, um ehrlich zu sein, finde ich da, also die CIA und die Berater von der NSA wesentlich besser. Wenn die was über Memes schreiben, dann sieht es einfach besser aus. Ich finde es bei der Amadeo-Antonio-Stiftung finde ich total lächerlich. Sag mal, da gibt es so eine Firma für psychologische Kriegsführung aus den USA. Die haben Dokument 1600 Seiten über mimetische Kriegsführung, also psychologische Beeinflussung. Wenn ich mir das angucke, denke ich mir, Leute, das kann jemand, der in der 9. Klasse ist, schreiben. Sorry. Ja, die gehen wenigstens mal auf Vortan und lassen sich auslachen. Ja. Netzkultur muss praktiziert werden. Das ist auch geil, oder? Nicht einfach nachgeahmt. Nachgeahmt werden, sonst werden entsprechende Angebote nicht angenommen. Reden die über die Staatsmemes von No Hate Speech oder was? Wahrscheinlich. Die sind irgendwie nicht angenommen worden. Ja, das haben sie einfach nur nachgemacht. Die müssen es stattdessen praktizieren. Keine Ahnung, was das bedeutet. Hey. Ohne Spaß, Deutschland will Staatsmemes aufbauen und jetzt haben wir einen Think Tank, der ein Papier dazu schreibt, wie das besser gelingt, um den Leuten beizubringen, was Memes sind und wie wir Memes für den Staat utilisieren können. Das ist, wir leben in scheiß Absurdistan. Was, das ist doch nicht für den Staat, Ewe, das ist für die Zivilgesellschaft. Ja, 90% kommt vom scheiß Ministerium und dann heißt Sir, das ist aber ein privater Think Tank. Das ist dasselbe wie in den scheiß Sowjetstaaten, wo man auch alles, was es an Zivilgesellschaft gab, halt verstaatlicht hat. Was soll das? Weißt du, du schmeißt Geld in die Zivilgesellschaft über Demokratie leben, tust all die finanzieren, die mal was Gutes gemacht haben, macht sie von dir abhängig und dann sind sie alle an deinem, hängen sie dir alle an der Tasche dran vom Familienministerium und dann kannst du denen vorgeben, was sie denn machen sollen und woran sie sich zu verhalten haben und welche Memes sie zu posten haben. Ja, ich finde es auch das Letzte, wenn der Staat Aldi finanziert. Der erste Satz im zweiten Abschnitt. Ein Großteil fungiert als Unterhaltungskontent, wobei LOL-Cats, Katzenmeme, gefühlt 99% aller Meme ausmachen. Ja, wann? Vor 10 Jahren vielleicht. Aber die spielen eine große Rolle im öffentlichen Klima. Ist auch geil, ja, natürlich. Ne? Also, I have hamburgers? Ja, wenn alle Medien über Sexualstrafrechtsreformen nur schreiben, Istanbul-Konvention, Istanbul-Konvention, Istanbul-Konvention, so als würde das alles erklären, das spielt keine Rolle im öffentlichen Klima. Politiker auch nicht und so, das ist alles vollkommen unwichtig, aber irgendwelche Memes, die spielen eine große Rolle. Memes, die zu 99% angeblich nach diesem Jahr aus Katzen bestehen. Ich bin ja überzeugt, dass der öffentliche Klimawandel ein Komplott der Chinesen ist. Ich auch. Und der Inder. Die Inder haben geholfen. Nee, jetzt aber mal ernsthaft. Ich weiß, da hängt ein Haufen Pathos dran, aber das hier, das ist Marxismus, das ist Stalinismus. Du willst in jeden Bereich des Lebens vordringen und dann deinen Stempel draufklatschen. Du hast Memes und die Leute sharen die teilen die, das sind Witze und man hat Angst davor, dass das Meme irgendwas in der Gesellschaft macht, was du nicht kontrollieren kannst. Und deswegen schreibst du jetzt eine tolle Broschüre drüber und willst Staatsmemes aufbauen. Die Memes sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei, wie Pepes im Schatten. Pepes im Garten. Gott. Ein Maß kann sie wissen. Alter, die verwenden hier Memes aus den irgendwie so 2000 Nochewassern, wo die einfach diesen White Text auf einem Bild draufklatschen, okay? Das, ich meine... Memes heutzutage sind viel, viel semiotischer. Hey, man verwendet wirklich Symboliken und die transformiert man dann. Das ist einfach nur so. Aber ich mag schon dieses Classic. Also, das hat heute auch noch Fans. Ja, schon auch bei diesem Beispiel. Das fehlt auch noch für den ganz authentischen 2000er Look. Ja. Nee, das sind die sogenannten Demotivators. Dieses Beispiel, was sie jetzt hier auch wieder haben. Ne? Also, ich habe das zum ersten Mal gesehen hier in dieser Broschüre. Und. Ich meine, wenn man diese Ansicht nicht teilt, dann liest man das, dann zuckt man mit den Achseln und liest weiter in seinem Internet, ne? was sie dann da wieder denken, ist, die Leute das dann sehen und sich sagen, ach so, weiße Leute sind schön, ja, ach so, ja, ist mir vorher noch nie aufgefallen, jetzt wo ihr sagt, habt ihr natürlich vollkommen recht, oder was, wie stellen die sich das vor? Ich finde es auch lustig, dass sie hier das Ursprungsbild hier crediten. Wahrscheinlich damit sie keinen Copyright-Claim dann kriegen. Von das ist wieder so ungeheuer konstruktivistisch. Wenn du nur die Memes unter Kontrolle bekommen würdest, dann wäre das Utopia endlich zum Greifen nah. Wir müssen nur die Memes verstaatlichen und dann schaffen wir das. Das wäre ein Meme-Topia. Ja, seize the memes of production, weißt du? 1980 Meme. Ja. Oh Gott. Ich glaube, das hier ist Kryptofaschismus. Ja. Internet pH-Nomen. pH-Nomen. Oh mein Gott, die haben Druckfehler. Die haben einen Druckfehler in ihrer scheiß Broschüre. Schon wieder? Ja, oben. Das war gerade auf der vorherigen Seite. Da bist du vorbeigeblättert. Ich habe es noch gesehen. Die haben in der Fußzeile, haben die Definiton geschrieben. Definiton. Ah, nee, das ist richtig. Ja. Definiton? Das ist der Definiton. Hast du das nicht gehört? Das ist das neue Staatsmeme. Definiton. Ja, die Audiophilen, die wissen ja Bescheid. Ich kann das auch in einem Satz sagen. Die haben die Antonio-Stiftung ist Definiton. Definiton ist halt das letzte Argument, wenn es um Audioqualität geht. Die ist Definiton. Online-Memes sind Schlüsselkomponente der modernen Netzkommunikation. Sie sind unverkennbare Marken, geschaffen durch einzelne Personen und zum Hype verarbeitet von Tausenden, manchmal Millionen. Entwickelt haben sie sich spielerisch, ungezwungenen Rahmen des frühen Webs. Quasi das müssen wir ändern. Als kommunikative Feldversuche der ersten Internetnutzer. Inzwischen werden aber auch gesellschaftliche, relevante Anliegen und Meinungen über solche Ausdrucksformen verhandelt. Es wird dann einfach in der Zukunft so Meme-Kunde geben in der Schule. Ja. Du wirst da so Hausaufgaben kriegen wie: Erforschen Sie die Memes zwischen 2005 und 2007 im Bereich der Katzen-Memes. Weißt du, dann hast du eine 9. Klasse und dann wirst du ein Tageslichtprojektor. Dann springst du an der Wand so. Da gibt es buchstäblich Leute, die dann so 4chan-User waren, so 2017 herum, die dann von der Great Meme War erzählen. Das wird nur noch absurder, umso mehr man es ernst nehmen möchte. Meine Fresse, verstehen die das denn nicht? Oh nein. Alter, den wird doch irgendwie bestimmt bei der Antonia Madeo Stiftung irgendwie der Kopf platzen, wenn die feststellen, dass dass Feminismus auch ständig in Memes vorkommt und Feminismus ständig verarscht wird. Sagen die, das ist antifeministisch? Sagen die, das ist antifeministisch und das ist problematisch und wir müssen Memes gegen Feminismus stoppen? Und dann brauchen sie noch so viele Fußnoten, vor allen Dingen noch, um ihren eigenen dummen Shit-Begriff hier gruppenbezogene Menschlichkeit nochmal wieder zu definieren, weil das ja auch so relevant ist. Ja. Deswegen, also, dass auch jeder was gemeint ist. Ab einem bestimmten Punkt ist aber die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit eigentlich so eine Sache von, also die Leute fühlen sich angegriffen. Ist das jetzt eigentlich die dritte Definition von Internet-Memes? Ja, außerdem, nee, was sind Internet-Meme? Also das ist Singular Plural ist. Internet-Meme. Oh. Internet-Memen werden unten sogar erwähnt. Das ist irgendwie so, wie wenn Memen. Du irgendwelchen Leuten, die zurückgeblieben sind, erzählen möchtest, das ist ein Telefon. Das spricht mal rein und dann reißen die Soundbites durch die Welt. Oh mein Gott, was sind das für Worte? Die Gesamtheit aller Meme. Warte, geh mal hoch. Oh, sie ist tatsächlich hier in den Fußnoten. Richard Dawkins. Ah, okay. The Memosphere. Also haben sie tatsächlich ein bisschen Nachforschung gemacht. Die Gesamtheit aller Meme, deren Entstehungsorte Meme-Ökosysteme. Fortschritt ist ein Meme-Ökosystem, die Keimzelle des Memeschismus. Und Nutzer-Innen kann mit dem Begriff Memosphäre bezeichnen. Memosphäre. Ich habe das Memo heute nicht bekommen. Das Meme. Oh mein Gott. Ich habe mal ein Rare Pepe bei uns in Twitter-Chat gepostet. Oh Gott, Blogosphäre, Logosphäre, Togosphäre, Verosphäre. Während die Mitglieder älterer Subkulturen durch Identifizierung mit einer bestimmten Mode, Musikrichtung oder Philosophie eine Gruppenidentität erlangen, eint dem IT-Forscher Alex Leerwitt zufolge die Memosphäre eine beständige Aneignung und Verarbeitung von Informationen im Sinne der Informationsgesellschaft. Das ist durchaus interessant. Meinst du ja? Ich gehe mal weiter. Ich bin da echt sehr, sehr interessiert daran zu sehen, wie weit das geht. Ich finde, wir sollten Staatsgelder dafür aufbrauchen, Meme-Forschung zu betreiben und Memes zu engineieren. Und dann können wir dann darüber reden, ob wir nicht vielleicht zu weit gegangen sind und Gott gespielt haben. Nee, dann gibt's auch endlich Mindestlohn für Anons. Ja, Mindestlohn für Anons. Ich finde das Geniale ist halt, weißt du, die ganzen Papiere dazu, das gibt es ja schon, also das wirklich mal wissenschaftlich zu beschreiben. Und die sind halt jetzt auch schon fast eine Dekade alt. Und ich finde es halt auch irgendwo interessant, dass man jetzt auf die Idee kommt und dass dann die Amadeo-Antonio-Stiftung an vorderster Front mal wieder... Das ist ja... Haben die da gerade wirklich die Katzendarstellungen durch die Jahrhunderte durch erstmal vor... Oh Gott. Das ist gesellschaftlich relevant hier. Gott, mit ägyptischen Katzen, wow. Können wir echt bitte die Amadeo-Antonio-Stiftung morgen zumachen, damit wir aufhören, so viel Geld zu verschwenden, ey. Ja. Ja, die Crazy Cat Ladies bei der Amadeo-Antonio-Stiftung, die haben da halt viel Vorwissen und das wollen die einbringen. Ich meine, die müssen doch wirklich jemanden damit beauftragt haben, zumindest eine Person. Das ist so Meme-Forschung. Das ist Oh Gott, oh Gott. Ich sag's euch, wir werden bis zur nächsten Bundestagswahl einen Haufen richtig schlechte Memes haben von den verschiedenen Parteien. Und die AA-Stiftung wird die Parteien beraten, wie man gute Maymays macht. Oh Mann. Wie die Gruppe einfach heißt, meine Tochter ist blond und blauäugig, vermehrt euch. Vermehrt euch! Weiße Blockschrift in der Social Media Ästhetik. Weiß, oh mein Gott. Dank Twitter. Dank. Pegida haben auch heimliche Memes. Die sind die Pepe-Giden. Hi Memes. Meme-Gide. Oh Gott, ja, und dann tust du einen Hut rein, Photoshoppen, und das ist jetzt der große Akt des politischen Widerstands, über den sich die AA-Stiftung. Ich meine, könnt ihr euch vorstellen, wenn Wahlplakate so richtig spicy Memes sind? So richtig spicy. Es wäre geil. Ja, aber das ist doch das Problem. Die kommen ja aus den gleichen Quellen wie die Staatsmemes, die Wahlplakate. Deswegen wird das nichts. Was sollen die denn da draufschreiben dann? Nee, die sollen einfach 4chan anschreiben. Ne? Den Hacker namens 4chan. Ja. Und die machen dann einfach einen Contest und da wird dann hochgevotet. Ne? Freie ja, hast du von allen Parteien Plakate in Deutschland hängen, auf denen draufsteht, Hitler did nothing wrong. Toll. Ja, ist doch geil. genauso wie das Internet mal die Möglichkeit hatte, eine Erkundungsschiff zu benennen. Genau. Also Boaty McBoatface, ja. Aber sie haben es dann nicht so genannt, die feigen Schweine. Ja, haben sie es nicht, ja. Oh. Ich meine, das war jetzt echt nicht schlimm. Also es hätte wesentlich schlimmer kommen können. Ja, also Boaty McBoatface ist wirklich gnädig. Also. Ja. Ey, die könnten doch eigentlich allen ihren Job einfach in die gesamte Broschüre in einen Link darstellen. Das wäre ein Link zu knowyourmeme.com, ja. Ja, das können sie ja nicht machen. Daher erfahren die Leute noch, was bei Gamer geht, was denen nicht gefällt. Oh shit, hast recht, ja, natürlich. Aber Hashtag Gutmensch. Hashtag illegale Migration. Die haben sogar einen Link auf NoYouMeme. Guck's dir an. Hier. Berühmt geworden ist der Hashtag, was Mund aufmachen gegen die Flüchtlings. Habe ich noch nie gehört. Also berühmt kann er nicht geworden sein. Ist der. Ja. berühmt berüchtigt. Wie funktionieren Meme? Wie funktionieren Meme? Können die kein S da drin? Die Leute nennen ja sogar ihre Kinder schon Mehmet. Ne? Also Emil sein Meme. Bevölkerungsschichten. Das Wort kommt nicht aus dem Deutschen, okay? Man kann es eindeutschen, aber es kommt nicht aus dem Deutschen. Deswegen ist Plural Memes mit S am Ende und nicht Meme. Also hier den Amazon-Fail, ne, für Amazon-Fail, da verlinken sie hier nämlich auf 12, also halt auf No You Meme, aber für Gamergate geht's nicht, ne? Das ist ja, da ging es darum, was der älteste negative Hashtag der Welt war. Gott. Mit Aufschrei, ja, scheiß Aufschrei. Ja, das war so ein Meme. Die Tagging-Kultur, ja. Ich, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Kulturmarxismus. Das ist alles Humbug. Bundland. Pepe! Pepe did nothing wrong. Oh Mann. Wie funktioniert das? Ich glaube, die Leute, ich glaube, der Grund, warum das Leute so ernst nehmen, also das mit Memes, ne, ist, weil Memes alles, wirklich alles aufgreifen können und dann hinterfragen können und parodieren können. Wirklich Sachen, sogar die, die jetzt so als tabu gesehen werden, wirklich in ein Meme einbauen können und dann damit Leute Spaß haben können. Diese Leute haben einfach kein Interesse daran oder haben Angst davor, dass Leute über Themen nachdenken, über die sie sich nicht nachzudenken trauen. So. Aber wie fungiert das dann mit der Remix-Kultur? Und wie viele Memes kann man über sein E-Mail in seinen Wolkenspeicher schicken? Geht das denn? Und ist es dann auch gut für die Gesellschaft? Was macht das mit uns? Wir werden dann später in Zukunft das Internet daran bemessen, wie viele Memes per Minute man hat. Ja. So. Ich habe 100 MPM. Ja, mir graust schon davor, dass wirklich dieses. Die Diskussion über Memes dann in die Medien kommt und wir dann einen Haufen alte Leute, die nichts mit dem Internet zu tun haben, ihre Meinung dann in den öffentlich-rechtlichen kundtun und dann CDU-Heinz dasteht und sagt, ja, wir müssen Memes nur fürs Gute einsetzen, und dann steht eine linken Politikerin und sagt, sie haben ja immer nur die bösen Memes hier so, das ist ja Jesus-Memes, das ist ja verboten. Das ist wie damals, als die Schulamokläufe waren und dann der große Scare war mit den First-Person-Shooter und dann, was bedeutet denn dieses LOL? Ich sag dir, innerhalb von 2 Jahren werden Eltern zu ihren Kindern ans Handy hingehen und sagen, zeig mal, ob du da auch Memes auf deinem Handy hast. So ist Deutschland, Alter. Die werden das schaffen, das zu ruinieren. Deutsche Kultur, Mann, oder etablierte, veröffentlichte Kultur. Nee, ruiniert halt alles und es wird auch das ruinieren. Du hast schon recht. Also, das sieht halt wirklich aus nach Kulturmarxismus, weil das halt der Plan ist, dass man Leute da über einen Fake-Diskurs über etwas ablenkt und ihnen was zu tun gibt, während man eigentlich über die ganz großen Fragen selbst die Möglichkeit hat, frei zu entscheiden. Das ist so, wir werfen den Leuten jetzt einfach mal den Diskurs hin zu dem Thema Memes, weil warum nicht? Können die darüber reden? Und wir beschäftigen uns derzeit mit wirklich wichtigeren Problemen und entscheiden da selbst, was passieren soll. Aber bloß nicht die anderen Leute da mitdenken lassen. Das ist schon okay. Denkt über Memes nach. Ja, Memes sind wichtig und richtig krass und so. Weißt du, weil Memes voll krass und so. Wenn du ein Meme siehst, ja, dann sag deiner Polizei Bescheid, so, damit sie das Meme dann abholen können. Kommen und ja. Ich bin Meme-Lord Level 4 und ich will auf Level 5 aufsteigen. Aber ich muss arbeiten. Ich bin im Prekariat und deswegen kann ich meinen Aufstieg nicht machen. Und jetzt hilft mir die AA-Stiftung. Ja. Weißt du ja schon, komm, wahrscheinlich gibt es da so einen Tatort zum Thema Memes, irgendwelche Memes irgendwie umbringen oder so. Und danach eine Maischberger-Sendung, die sich darauf bezieht. Ja, wo dann ein Kind Amok läuft, weil es Rare Pepes gesehen hat. Weißt genau. Ja. Mit so einer Pepe-Maske. Ja. Oh Gott, wir lachen darüber. Wenn der Tatort kommt, dann wird uns das Lachen vergehen. Es wird passieren, es wird großartig sein. mal so ein kleiner Zwischenruf. Die Hochrechnungen aus Schleswig-Holstein sind da. CDU 33% plus 2,2. SPD 26,2% minus 4,2. Grüne 13,3% plus 0,1. FDP 11,5% plus 3,3. Südschleswigscher Wählerbund 3,5% minus 1,1. Und AfD 5,6. Also nach einer CDU-geführten Regierung in irgendeiner Form aus. Interessant. Reden wir wieder über das Wichtige im Leben. Memes. Ja, genau. Memes. Funktion sozialkritischer Meme. Wir müssen soziale Remix-Kulturen und politischen zivilgesellschaftlichen Dialog mit Memes führen. Alter Schwede. Und dafür wird jemand Geld zahlen. Dafür kriegt die Amadeo Antonio Stiftung Geld, dass sie der Bundeszentrale für politische Bildung erzählen wird. Sie müssen Memes herstellen, die die Demokratie fördern. Und das tun sie im besten, indem sie Pepe rekapern. Nennt man das den Vorgang vom Erstellen der Memes eigentlich Meme-Faktur? Nee, Meme-Engineering. Ja, das ist der englische Begriff, ja. Wird dann eingedeutscht, ja. Ja, eingedeutscht jetzt, Meme-Faktur. Die Meme-Culture wurde nicht importiert, sag ich dann nur, ne? Die Meme-Culture war schon immer da. Aber ist die Ice Bucket Challenge wirklich ein Meme gewesen? Ja. Also Meme ist ja nach Hitchens so definiert, dass es das kleinste Maß von populärer Kultur ist, ja, was gerade zu einem Zeitpunkt existiert. Und das Ding eine sich selbst reproduzierende Informationseinheit. Das ist die Definition, die ich kenne. Genau, ja, die sich dann auch verändert. So, und Hitchens hat eigentlich eine echt gute Ansicht zu Memes gehabt und er verbindet diese dann auch, weil sie Information ist, die sich über Zeit verändert, mit Genetik und wie sich auch Gene über Zeit verändern. Dawkins, ja, sorry. Hast recht, ja. Oh, immer mit Profis, echt. Das tut mir leid, Alter. Ich gehe mich schon an Meme-Überdosis sterben. Meme-Überdosis. Gegen Meme, ja. Meme und Counter-Meme, ja. Auf eine von oben lancierte Kampagne können Webnutzerinnen mit gegen Memes reagieren. Sehr interessant. Ah, Counter-Memes. Durch ein Protest-Meme. Durch Meme und subversive Gegen-Meme entsteht ein vielstämmiger memetischer Diskurs. Das ist wie Hurensöhne Mannheims. Was ist denn von oben? Von oben ist Demokratie Leben. Von oben ist hier A-Stiftung. Aber von oben ist doch nicht irgendwie... Also ich reihe das nicht. Die glauben halt wirklich, sie sind irgendwie die armen, die Graswurzelbewegung oder was. Wir sind eine arme Graswurzelbewegung mit einem mehrstelligen Millionenbudget und wir sind kurz davor, arm zu werden, während wir über Memes sprechen. Lolitics. Das ist ja nur Hilloli. Naja, also ob die jetzt selber ein mehrstelliges Millionenbudget haben, weiß ich nicht. Wir hatten das doch mal nachgeguckt. Ja, die kriegen doch irgendwie 100.000, also, glaube ich, vom... Die kriegen ja... Und dann nochmal einen ganzen Batzen von der Trägerförderung von der Bundeszentrale für politische Bildung, aber ein mehrstelliger Millionenbetrag war es, glaube ich, nicht. Ja, das war Demokratie leben. Ja, generell die ganze Kampagne, ja. Welchen Mehrwert, welche Risiken? Ja, bin ich mal gespannt, welche Risiken das macht. Vereinfachung, bedenklicher Grad an Vereinfachung. Komplexe Sachverhalte werden runtergebrochen. Lobo, ja, komm mal, Sascha. Wenn ich das schon lese, ey. Das ist ja schön. Wie aus Netzhass Gewalt Narrative. Wird und was dagegen hilft. Lobo einsperren würde helfen. Narrative nehmen innerhalb ideologischer Gruppenfunktionen der Orientierung und Identität. Silberkeit ein, ja, genau. Zum Beispiel bei Anti-Gamer-Geld. Sie schaffen damit eine eigentümliche, verstehbare und gemeinsame Handlungs- und Begründungswelt für die gruppenspezifischen politischen Ambitionen. Feminismus und vor allem Netzfeminismus, ich schaue dich an. Ist mir alles zu kompliziert. Ja. Ich glaube, ich lasse das doch mit den Memes. Ich glaube, dafür muss man studiert haben. Ja, glaube ich auch. Ja, und jedes Mal, wenn ich Memes anklicke, dann denke ich mir danach, dass, also ich tue meine Wahlentscheidung jetzt nicht mehr aufgrund von Artikeln oder von einer Partei festmachen, sondern weil mir jemand ein Meme mit Tor, mit einem Hammer geschickt hat, tue ich jetzt NPD wählen oder was auch immer. Weißt du, das wird dabei rumkommen. NPD wird wieder an die Macht kommen, weil Leute Tor-Memes rumposten. Heidnische Gottheiten, ganz schlimm. Klassisches Neonazi-Symbol. Alter Schwede. Ja, die Nazis haben zum Beispiel ja auch Werbung mit Luther gemacht damals. Was sind denn Heiden? Wenn ich da kurz darauf hinweisen darf, ist dieser Tor, der kam mir gleich bekannt vor, der ist von der Verpackung von Age of Mythology. Echtzeitstrategiespiel. Also so viel zu rechtsradikales Echtzeit, Symbol und so. Müssen wir mal mit Microsoft sprechen. Ja, Echtzeitstrategie, ja. Das klingt ja schon so rechtsradikal. Ja, da lernt man bestimmt, wie man Krieg führt und wie man nicht mit friedlichen Mitteln Frieden schließen kann, sondern Soldaten irgendwo hinschickt. Ja. So fängt's an. Sorry, aber wenn du Age of Mythology hast, das ist AOM, dann musst du nur zwei Buchstaben austauschen, dann bist du bei AfD. Ja, das stimmt. Top Cack, The Donald. The Old Right Meme in The Weiße Haus. Ist doch ein Witz, oder? Nee. Also, wisst ihr, das Geile ist, wir haben den Rust Belt in den USA und während der Finanzkrise ist ein Großteil von der Industrie dort kaputt gegangen. Plus, man hat die Mittelschicht in den letzten 3-4 Jahrzehnten in den USA ausbluten lassen. Plus, durch die Pille ist ein demografischer Wandel angebrochen, der bisher ungebremst in allen Ländern, wo du die Pille hast, am Niederwälzen ist. Die Dinger machen Leute sehr unzufrieden. Keine Jobs, ein Fehlen von der Industrie und demografischer Wandel. Deswegen hat man dann an Trump gewählt. Nicht wegen dem Frosch-Meme, nein, wegen schlechten Policies, die Politiker in den letzten 30 Jahren gemacht haben. Das ist der Grund. Nicht Ich würde noch hinzufügen, dass es halt immer lustiger ist, also für mich wird das zunehmend lustiger, wenn sich diese selbsternannten Eliten, die Stiftungen, Politiker etc. über solchen Scheiß hier echauffieren, aber weiterhin die Leute daran arbeiten, noch mehr Leute in der Gesellschaft abzuhängen und ihnen das dann auch aufs Brot zu schmieren, so nach dem Motto, ja, es gab wieder einen tollen Artikel von der, eine tolle Kolumne von Sibylle Berg auf Spiegel am Samstag, die dann auch meine, ja, das, also im Endeffekt, ne, sind das halt alles die Dummen und die Leute ohne Geld und ja, dem müssen wir ja nicht zuhören, so ungefähr. Kein Wunder, dass dabei so Extremisten am Ende rauskommen. Wundert mich kein Stück. Hattet ihr das Ding gesehen mit der mit die Alt-Right hat die Gay Pride Flagge übernommen? Separate is beautiful, mixed is ugly. Ja. das ist die Rückkehr von Verschwörungstheorien in die allgemeine Politik, dass du Paranoia hast und die einfach rauslässt, weil deine eigene Interpretation der Welt, dein eigenes Weltbild dir nicht mehr hilft, Realität akkurat zu verstehen. Und deswegen gehst du ins Lala-Land der Paranoia, um irgendwie eine abstruse Theorie zusammenzuwursteln, dass wegen Ballerspielen und einem Frosch Trump gewählt worden ist. Nicht wegen den demografischen Problemen, nicht wegen Identitätspolitik, nicht weil die Marke Clinton absolut verbrannt ist, wegen der Scheiße, die schon ihr Ehemann im Amt verzapft hat. Nein, nicht wegen Libyen, was die Hillary kaputt gemacht hat. Nein, nicht wegen den Dingern, sondern einzig und allein wegen Killerspielen und dem Frosch. Deswegen wurde Trump gewählt. Und genau, Russland. Ja. Das macht und mehr Fake Sinn, News. Vergiss dass die Leute... Fake News nicht. Ja, Fake News auch. Hat eigentlich hiervon schon mal jemand was gehört? Ich habe das noch nie gehört, dass irgendwie so Oculus Rift Leute da irgendwie Trump unterstützen und irgendwie keine Ahnung. Ja doch, da gab es doch einen riesen Aufschrei, als das. Deswegen ist Pharma Lucky doch auch nicht mehr gelitten in den Social Justice Zirkeln. Aber er hat halt gesagt, naja, er macht was er will und seine Überzeugung ist seine Überzeugung. Shit. Shitposting, das soll keine diverse Diskussion im Internet anheizen, sondern sie im Keim ersticken. Mit, ja, eben, scheiße. Nein, Shitposting ist einfach nur Spaß haben, dummes Zeug reden, damit man lachen kann. Das ist, man will quirlig sein und quirlen. Und dann kommt entweder Scheiße bei raus oder ein Kuchen. Darum geht es bei Shitposting. Nicht um irgendwas zu verändern. Alter. Diese Shitposts, diese ironischen Meme, die holen junge weiße Männer aus der Mittelklasse ab. Nur die. Denken sich, oh, das ist witzig, da ist Donald Trump neben Pepe dem Frosch und tauchen sie immer weiter in diese Welt ein. Und schau mal her, dieses Bild ist ja noch witziger. Und irgendwann 6 Monate später ist die Ironie weg. Spaß, die sind dann komplett radikalisiert. Spaß verbieten. Sag mal, Spaß verbieten. Spaß verbieten. Oh Mann, ey. Hilfe, ey. Kann es nicht vielleicht auch sein, dass diese Leute wenn man das überhaupt ernst nehmen will, würde ich sagen, solche Leute finden einen gewissen Einstieg vielleicht über einen ironischen Post oder so, aber wenn man danach wirklich radikal wird, dann wird man das nicht, weil man sich bunte Bildchen anguckt. Also, doch, auf jeden Fall. Du verleugnest es nur. Das macht der IS auch so. Der wirft über einer Stadt einfach ganz viele kleine bunte Bildchen mit Koransuren ab und 6 Monate später geht er radikale Ernten in der Stadt. Verlierst halt deinen Glauben dann an die alles erklärende Presse und deine wunderbaren demokratischen Politiker. Ja, irgendjemand hat mir ein Meme mit einem Frosch gemacht und schreibt Fakten auf das Bildchen drauf, ohne Quellen, und daran mache ich jetzt mein politisches Weltbild fest. Ja, auf jeden Fall. Das wird passieren. Das ist die pure Verzweiflung. Das ist der Wahnsinn, der den Leuten aus dem Kopf raustrieft. Ich sag's euch, es ist Paranoia, die zurück in die Politik kommen, weil wir in so interessanten Zeiten leben, dass die Leute einfach nicht mehr drauf klarkommen, was passiert. Und die Instabilität, die kommt vom demografischen Wandel. Und den gibt's darüber redet man seit Jahrzehnten. Und jetzt wird halt die Gesellschaft immer instabiler dadurch. Aber das ist auch Kram, der seit Jahrzehnten schon feststeht. Und nicht scheiß Pepe der Frosch. Ich meine, das, was Leute halt am... Der Grund, warum Leute sich so weit und weit und weit entwickelt haben und wirklich überspitzt haben und wirklich darum gekämpft haben, wirklich sehr rare Papers zu machen, ja, das ging ja nicht darum, dass man nur rassistische Papers macht. Das ist nicht die Definition von raren Papers. Die Definition von raren Papers sind Papers, die etwas Neues darstellen, neue Papers sind und von größerer, besserer Qualität. Dass sie vielleicht originell sind, was Neues zeigen, ja. Das ist halt das. Wenn jetzt zum Beispiel Nachrichten ja nicht diesen Hacker 4chan einfach mal in Nachrichten gezeigt hätten, ja, dann hätten Anons nicht so einen Drang gehabt, wieder die Medien zu trollen. Ja. Das ist das, was hier passiert. Man trollt die Medien und die Medien fressen es auf. Ja, und diese Verrückten hier, die glauben doch halt tatsächlich, dass die, dass hier Trump und seine Berater das quasi erfunden haben, dass man da rassistische Witze mitmachen kann mit diesem Frosch. Was sie nicht verstehen, ist, dass der einzige Grund, warum Trump und Pepe zusammen funktionieren, ist, weil nämlich Trump in dem Moment auch zu einem Meme geworden ist. Ja? Genauso wie das hier. Ist das jetzt, siehst du, sowas hier. Ja? Das ist vor allen Dingen ein Beweis dafür, weil dieses Meme, das gibt es ja mit zig verschiedenen Personen. Ja, das ist auch wieder so ein Ding, wo so nach dem Motto, ja, wenn es gegen Hillary Clinton geht, dann ist es ganz böse, dann ist es irgendwie feindselig oder so, aber wenn du irgendwen dahin knallst, den die doof finden, dann ist es eine gute Idee und dann muss man das unbedingt machen. Ja, das ist halt das Ding, ich nehme an, das kommt daher, also diese Interpretation von Leuten kommt daher, dass sie Rassismus so schlecht finden, dass sie ihn in jeder Form ablehnen, ob es jetzt Humor ist oder nicht, ja. Und wenn sie dann was sehen, wo Leute Spaß damit haben, glauben die Leute, dass man da auch darüber lacht, weil es hier gerade rassistisch ist, nicht weil es lustig ist, ja. Ich meine, kommt schon, Mann. Die ganze Sache ist halt sowas von großartig, weil da sind einfach nur ein paar Leute, die haben Spaß und die lachen sich tot. Und dann sind da diese Eierköppe, die es nicht verstehen, und die ist vollkommen überanalysieren. Ja, das ist ja auch der absolute Dreck, ne? Dann meinen sie jetzt hier, die wären von 4chan weg und jetzt bei Facebook. Ja, genau. Weil natürlich Anon auf 4chan und Klarname bei Facebook absolut austauschbar und das gleiche sind. Ihr Vollidioten. Das gibt's doch echt nicht. Sie verstehen halt eins und eins von Anon Culture nicht. Und sagen dann aber, ja, wir sind anonym. Ich glaube, sie meinen damit einfach das weite Publikum, also die Konsumenten, oder? Nee, ich glaube schon, die meinen die Leute halt, die Memes verbreiten. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da jetzt auch noch Leute geben wird, die eben über solche Broschüren, die da Pepe als rassistisch darstellen, ja, als Alt-Right, ja, dass da, wie Abel das mal gesagt hat mit Gamergate, ne, dass der da auch mal irgendwie einen Typen, von einem Typen gehört hat, der da meinte hier, ich bin jetzt mal bei Gamergate und ich verstehe das nicht. Ich dachte, ihr seid hier richtig so rassistisch, ja, seid ihr aber nicht. Was ist das für ein Scheiß? Ihr wollt nur über Videospiele reden. Genau dasselbe werden auch Leute machen mit Memes, ja. So, ich dachte hier, es geht hier um Rassismus und ihr postet irgendwelche seltsamen Bilder. Was soll das? Macht keinen Sinn. Ja. Ich meine, das ist einfach so dumm. Ich finde, dass Nachdruck mit freundlicher Genehmigung von Bayern 2 Zündfunk. Also ich finde, dass wir von Heiko Maas sein versprochenes Wahrheitsministerium endlich brauchen, damit die eine Meme-Datenbank aufbauen können, damit sie mir erklären können, welche Memes sich verteilen kann und weiterreichen kann und welche nicht. Weil wenn wir jetzt auch noch die Hate-Speech-Gesetze bekommen, dann hätte ich schon ein bisschen Hilfestellung von so Stiftungen wie der AA-Stiftung und vom Wahrheitsministerium von Maas. Das fände ich echt wichtig und gut. Es würde mir auch helfen, bei den ganzen Fake News nicht durchzudrehen als Bürger. Warum haben die Deutschlands erfolgreichster YouTuber LeFloid da in dem Text drinstehen? Warum? Weil die hip sind. Hip. LeFloid ist auch hip. Die sind Hüfte. Die sind Hüfte. Sehr Hüfte. Und was soll eigentlich sozialkritische Meme als Ausdrucksform? Was sozialkritisch? Warum muss es immer kritisch sein? Gibt es nicht irgendwann mal so einen Zustand der Gesellschaft, wo man sagen kann, da müssen wir jetzt nicht noch extra Staatsmemes konstruieren, damit es noch kritischer, noch sozialer wird? Ja, alles sozialkritisch ist halt die gute Variante, ne? Das ist ja hier auch wieder in diesem Text. Also das ist gerade das, was sie jetzt hier schreiben, warum das gut ist, das haben sie ja oben geschrieben, warum das schlecht ist, ne? Ein Meme aus hundertprozentigem Anbau, so biologischem Anbau. Ja, ein Alnatura-Meme. Ja, mit einem Bio-Stempel-Zertifikat. Ja, von lokalen Höfen. Ja, von lokalen Anons angebaute Memes. Von Krautschaden, nicht von Fortschaden. Ich hätte gern, dass ich die bei der Partei, die ich wähle, dass ich mir da auch einen Bilderordner runterladen kann mit Denkmemes, die mir die jeweilige Partei empfehlen. Weil sonst traue ich mich nicht mehr ins Internet. Also. Und ein AA-Stiftungszeit hätte ich gerne auch. Damit ich zeigen kann, dass ich den moralischen Imperativ verstanden habe. Ich meine, glauben die Leute wirklich, dass das so die Welt ist, in der wir alle leben? Ich meine, was soll das? Oh Gott. Aber wenigstens sind wir auch netzaffine Menschen. Meine Fresse. Nein, seid ihr nicht, Alter. Netzmenschine-Affen. Hören schon. Okay. Es zählt mehr zu netzaffin, einfach eine Netz-Internet-Verbindung zu haben und zu wissen, wie man seine E-Mails checkt. Ja, als so. Ja. Zusätzlich müssen Schüler aufgeklärt werden über die Online-Strategien rechtsradikaler Gruppierungen. Warum nicht extremistischer Gruppierungen? Ja, vor allem die gleichen Strategien, die ja auch haben. Die gleichen Strategien, warum, die sie auch verfolgen, nur halt eben für ihre Sozialkritik. Oh mein Gott. Warum werden nur Nazi-Methoden muss die Leute nicht darüber... Und nicht genauso stalinistische Methoden, islamistische Methoden, Ahnung, fundamental christliche Methoden. Man muss alles, Leute nicht über... Man muss Leute nicht über solche Sachen aufklären, okay? Schüler müssen nicht darüber aufgeklärt werden, okay? Weil Online-Strategien, ja, im Vergleich zu anderen Sachen, die halt nicht online passieren, ja, niemanden das Leben nehmen, Okay, du musst darüber aufgeklärt werden, dass du verhütest beim Sex, dass du niemanden tötest mit Waffen aus einfach nur so Zufall. Ja, du musst aufgeklärt werden darüber, wie die Welt funktioniert und nicht darüber aufgeklärt werden, was du schon zu denken hast. Dir muss gesagt werden, wie du denken solltest, um zu richtigen, guten Ergebnissen zu kommen, anstatt gesagt zu bekommen, hier, Junge, komm, setzen wir uns mal hin, es wird Zeit, dass wir das Gespräch führen und dann, ja, will Papa wissen mit mir jetzt über Geschlechtsverkehr reden und der Papa so, nein, über Mems. Lass uns über Mems reden, Sohn. So, hast du bestimmt schon mal solche Mems gesehen, die gegen den Feminismus sind. Und so, ja, Vater, das habe ich. Nun, Sohn, ich bin bei dir, egal was passiert. Wir können uns zusammen diese Mems anschauen, ich werde dir helfen. Er redet mit ihm über die Blütenmems und die Bienenmems. Ja. Das ist Digital genau, Caring genau. Auf jeden Fall. Wenn sich die Blütenmems und die Bienenmems auf 4chan treffen, dann kann Memmagie entstehen. Ne? Memmagie. Ah, so, gehen Sie irgendwo auf Meme Magic ein? Die hätten eigentlich, damit es wirklich ein guter Bericht ist, hätten sie auf Wendy's eingehen sollen. Das wär ein guter Bericht an so. Wendy's. Sieg feil. Katzen gegen Katzen. Glatzen. Da fühle ich mich jetzt Katze aber da hat auch eine Glatze, will ich nur mal glatt sagen. Ganz ehrlich. Das ist eigentlich Hairshaming. Das Glatzismus. Ja. Die Katze ganz links sieht so richtig verstört aus. Ja, und vor allen Dingen, ich würde auch nicht unbedingt auf Rassismus hinweisen mit Tieren. Ne? Also Katzen und Hunde, da gibt es so Sprichwörter drüber. Hm? Ja. Die sind ganz schön rassistisch, die Katzen und auch die Hunde gegen die Katzen. Also. Ja, oder halt eben auch so, wie die Tiere halt gehandelt werden, ne, und gezüchtet werden und so. Ja, oder wenn man sich anguckt, wie sich Löwen und Antilopen, ne? Also das ist purer Rassismus von den Löwen, die sehen die nur als Futter. Die sehen die nicht als feministische, genderfluide Antilopen, die sehen die nur als Futter. Der das ist jetzt die Lösung hier. Unterstützen Sie die Initiative gegen Hate Speech im Internet. Das bloß neuen deutschen Medienmacher, was auch sonst. Noch ganz kurz da oben drüber, das der Portal Urheber von dem Bild. Nazis, das es nicht mehr gibt. Der Urheber von dem Bild oben drüber, ja, liest euch mal den Namen durch. Also Netz gegen Nazis kannst du schon noch anwählen. Du kommst dann direkt auf die Bellhauer-Seite. Voll Katzenstein. Mem. Keck wills it. Oh Gott, Alter. Was ist das für transparente Zivilgesellschaft? Und wie gut, dass das Spendenkonto unten drunter steht. Ja, das ist das Wichtigste. Oh, die AA-Stiftung ist bei der GLS. Ich glaube, den wechsle ich zur Deutschen Bank, Alter. Ohne Spaß. Deutsche Bank. Humor und Lachen 2.0 funktionieren scheinbar kaum mehr ohne Katzen und andere. Mir fickt euch, Alter, ohne Spaß. Ihr seid dieses Krebs, Alter. Kulturmarxismus, Stufe 3. Das ist so, als hätte in den 50er Jahren so ein alter Germanistikprofessor was über Rock'n'Roll-Musik geschrieben. Ja. Ja, so klingt diese Broschüre. Entschuldigung, das ist derartig peinlich und so ein niedriges Niveau. Dass man jetzt darüber schon lachen muss, über diesen Spruch, Humor und Lachen funktionieren scheinbar kaum mehr ohne Katzen. Andere Mime, ja. Andere Mime, so wie die Amadeo und Toni Stiftung, das Meme für die Leute. Also die Broschüre sollte man verbieten, wegen einer Überdosis an Cringe, Alter. Also die Amadeo und Toni Stiftung ist eigentlich genau der Gegenbeweis, weil die bringen mich mit den Memes nie zum Lachen, aber ohne schon. Ja. Ach, Mann. Ja, und vor allen Dingen auch wieder dieses Anita Sarkeesian-Ding von wegen, wenn sie nicht affected sind, dann sind sie besonders affected. Ja, ja. Die Keimzelle des Memetics. Meme-Keimzellen. Ja, so viel dazu. Church of Keck. 100 Millionen Euro für Demokratieprojekte. Doch was bringen sie? Ich kann das beantworten. Wir sind immer noch in der Demokratie. Das bringt finde ich gut. Das Schleswig macht das echt klasse. Mann. Nee, aber hier in dem Artikel spricht eine ehemalige Mitarbeiterin, dass halt ohne irgendwie Evaluierung, ob Projekte erfolgreich sind oder ob sie wirklich was gebracht haben, einfach nur mit beiden Händen Geld ausgegeben wird und allen Stiftungen, allen Projekten einfach nur Geld in den Rachen geschoben wird, so nach dem Motto, ja, das, da wird schon, da muss man nur viel Hilfe viel und das klappt dann schon. Also wirklich, oh, wo... cool, da steht ja sogar mal, was die Kampagne mit diesen tollen Plakaten gekostet hat. 5 Millionen grob. Super. Ja, das hier, dieses Plakat hängt nur rum. Das Plakat, 5 Millionen Euro geben wir dafür aus. Das ist Pink Motherfucker, kostet extra. Dekadent bis zum geht nicht mehr. Das ist es. Alter. Genau. Was ist Geld? Was ist Geld? Essen Sie doch einfach Kuchen. Demokratie leben. Leben Sie doch einfach die Demokratie. Kaufen, das wäre viel ehrlicher. Wenn Sie das Gefühl haben, nicht vertreten zu werden von Ihren Volksvertretern, dann leben Sie doch einfach die Demokratie. Na, wenn die wenigstens Leim auf biologischer Basis nehmen, dann kann man wenigstens die Plakate essen. Counterspeech kann jeder, der mal Teenager war. Wer den Eltern schon mal seine ehrliche Meinung gesagt hat, ist bestens gerüstet für aktive Antidiskriminierung. Was ist denn das für ein Kackdreck? Das heißt, deine Eltern diskriminieren dich? Ja, oder was? Und du musst gegen sie aufstehen und sie anschreien, damit du später für den Politdiskurs... Seht ihr den größten Pfeil da auf der, bei dem Mem? Griechen nach Griechenland. Das finde ich rassistisch. Das ist ekelhaft. Ja, warte, wo verschicken Postkarten wie diese? Das muss man sich mal vorstellen. Die Leistungsebene hat keinerlei Interesse an Qualitätskontrolle oder der Überprüfung der Wirksamkeit der unterschiedlichen Maßnahmen. Wo man dann einfach wirklich nur Geld rausschleudert und dann danach auch nicht wissen möchte, hat das was gebracht, Meinung irgendwie gestärkt, spenden jetzt mehr Leute Blut oder nicht? Also macht es wirklich Sinn, was wir hier machen? Nee, das wäre ja Evaluierung. Und dafür haben wir kein Geld mehr, weil wir noch 5 Millionen für dieses scheiß Plakat von oben ausgegeben haben. Es wird mittlerweile alles gefördert, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Ey, wir müssen echt einen Antrag schreiben. Ja. Eine unglaubliche Naivität gegenüber jeder Initiative, die behauptet, gegen rechts zu sein. Hey, ja. Der Artikel könnte von uns sein. Ja. Aber wir haben ja über die 100 Millionen, die da geflossen sind, wir haben ja da noch als eine von den ersten innerhalb von Deutschland drüber Bericht erstanden. Tagesschau hatte was drüber geschrieben, aber im Weltraumhafen war es schon drin. Moment mal. Ich bin mir allerdings bei manchen Themen nicht sicher, ob es wirklich am besten ist, wenn das Laien erledigen, sagt Christina Schröder. Zum Beispiel in der Opferberatung oder auch bei der Extremismuskämpfung. Ja, sind Profis also, vermutlich effektiver, ja. Ja, also ich hätte gern, dass ein Experte für psychologische Kriegsführung Leute entnazifiziert oder Salafisten erklärt, ihr seid Haram. Und nicht irgendwie der genderqueere Typ, der keinen Job bekommen hat und jetzt bei der AA-Stiftung auf der Parkbank geschlafen hat und deswegen dann angestellt worden ist zur aktiven Antifaschismusbekämpfung. Es ist lächerlich. Weißt du, wir pumpen einfach nur wahllos Geld irgendwo hin und sagen, alles sieht gut aus, wir haben ein tolles Plakat, wir sind für Demokratie. Und die Wahlbeteiligung geht immer weiter runter. Jedes Mal, wenn sich eine außerparlamentarische Opposition bildet, ob von links oder von rechts, heißt es erstmal, es sind Supernazis. Da können wir nicht gebrauchen. Friedensbewegung wollten die Leute neu aufleben lassen. Dann hieß es nur, ah, das ist jetzt Querfront, da ist ja Haram. Aber wir brauchen Demokratie, Leben, Stiftungsfinanzierungsscheiß. Also weißt du, auf der einen Seite will man irgendwas aufbauen und auf der anderen Seite alles, was organisch entsteht, wird niedergebrüllt mit dem Nazi-Vorwurf. War bei Attac war es genauso. Hieß es auch, sind alles Nazis. Weißt du, hast die Kommunisten, die sagen, komm, wir wollen Sozialismus. Und dann heißt es, das sind Nazis. Das ist Leitjournalismus in Deutschland. Apropos Nazi hier, Werner Patzelt. Man will etwas für die freiheitliche Gesellschaft tun, aber die Leute, die man dringend erreichen müsste, verdrießt man eher. Mit denen muss man in den kommunikativen Nahkampf gehen, nicht sie mit plakativen Trennstrichen ausgrenzen. Wie? Nazis ausgrenzen? Was hat er denn gegen Nazis ausgrenzen? Ja, vor allem, weißt du, so ein Plakat, jetzt bist du irgendwie Reichsbürger, läufst so die Straße runter, siehst das Plakat von der Demokratie-Lebensstiftung, denkst dir so, ah, die Schwesig, der hat mich überzeugt. Jetzt ja. Ändere ich mal einen Plan. Ich gehe jetzt in eine Partei oder spende Blut oder so, was auf der Seite da irgendwie gefördert wird. Ja. Aber wir, ja. Wir sollten uns auch Weltraumaffen-Initiative gegen rechts und dann können wir auch Gelder einkassieren. Es wäre lustig, wenn die es noch nicht mal mehr überprüfen, was wir machen. Es wäre verdammt lustig. Ne, das machen die aber. Ja, aber. Aber dann auf jeden Fall gucken, ob wir Aufforderungsplakate helfen wahrscheinlich nicht. Man muss anders arbeiten als mit Plakaten. Ja, zum Beispiel mit einem ordentlichen politischen Programm, wofür die Leute wählen wollen. Das wäre mal was. Aber nee. Immer nicht so utopisch. Also ich finde es gut, dass Erdogans Handlanger gesponsert werden, weil das dient der Völkerverständigung. Also was hat die Förderung des politischen Islam aus der Türkei mit Demokratieleben zu tun? Gerade jetzt in solchen Zeiten. Die sagen, dass sie gegen Islamophobie vorgehen und ein Kalifat wollen und dann kannst du von der Demokratie leben Geld bekommen. Natürlich tust du in dem Gespräch nur das mit der Islamophobie sagen. Weißt du, sagst, die Leute sind doof und wir wollen Islamofaschismus, das sagst du dann nicht gleich, sondern erst später wieder. Also, weißt du? Ja, außerdem Gegen-Extremismus, die behaupten dann halt so von wegen, ja, das ist jetzt hier, wenn wir von euch Geld kriegen, dann können wir hier in unseren Gemeinden gegen Extremismus vorgehen. Ja. Aber es gibt doch bei den Einwanderern keinen Extremismus. Das ist doch Gold, das uns geschenkt wurde. Ja, wir bekommen Menschen geschenkt. Ja, das klingt gut. Ja. Naja, aber das hatten wir auch schon mal vor 4 Monaten oder so, hatten wir auch schon mal, dass halt die Demokratie-Lebensstiftung halt irgendwie aus Versehens hier und da halt wirklich salafistische Sachen halt mitfinanziert hat, weil man halt wirklich das nicht so genau nimmt, wo man das Geld hinschiebt. Und das ist halt schon irgendwo traurig, einfach, weißt du? Auf der einen Seite hast du in den Schulen, dass die Schulstunden ausfallen, weil einfach nicht genügend Lehrer von der Schule eingestellt werden können. Und auf der anderen Seite tust du irgendwelchen Kackvereinen Geld in den Rachen werfen. Kost Demokratie. Ja, das ist jetzt die Demokratie lebt Aktion von der Achse des Guten. Wir können Demokratie. Und da haben sie übrigens gesagt, das hat... Ich weiß nicht mehr, wie viel kostet, aber auf jeden Fall keine 20 Millionen oder so wie die Webseite von denen, die so da. Oder 20.000 oder was das war. Das ist eine sehr schöne Bob der Baumeister-Webseite, die sie sich da geleistet haben. Meine Augen tun weh. Ja. Ja, aber die Originalseite sieht genauso hässlich aus. Meine Augen tun weh. Oh. Ernsthaft, warum? Geh noch mal zurück, bitte. Niemals. Wir müssen jetzt. Ich bitte dich. Dann muss ich das jetzt erst wieder finden. Was hast du zugemacht oder hast du es? Ja, ich hab's zugemacht. Warum machen die ihr komisches kleines hier bitte downloaden über die Ö-Punkte? Warum? Naja, weil. Zivilgesellschaft, ja, alles ist konstruktivistisch. Da steht können, wenn du es dir vorstellst. Nee, da steht Jailing. Nein, ich dachte mir nur, dass wir, also Erdogan, der hat ja ein Folterregime, was er aufbaut und da uns ja das Schicksal von Männern generell nicht so arg interessiert, dachte ich mir, tue ich einfach mal eine Broschüre raussuchen, wo es dann darum geht, dass Frauen eins auf den Deckel bekommen, weil wenn eine Frau leidet, dann interessiert das die Leute und wenn Männer irgendwie vergewaltigt werden im Knast, weil sie was gegen Erdogan gesagt hat, dann juckt es nicht so viel. Oder wenn ein deutscher Journalist von Die Welt da festgesetzt wird, ohne Grund. Da sieht man auch, wie unterentwickelt die Leute sind, weißt du, die beschäftigen sich mit solchen Sachen, ja, mit Leuten ins Gefängnis sperren, ja, aber haben sie auch Probleme mit Memes? Ja, also das würde mich auch interessieren, ob Erdogan wirklich auch unter den Hate Speech Memes leidet, die ihm vorwerfen, dass er kein Demokrat ist und dass er nur die Erdogative haben möchte, anstatt Judikative und Exekutive und Legislative. Tür zu Tür gehen und die Leute ansprechen mit, darf ich mit Ihnen über unseren Herr Pepe reden? Ja. Ja, aber also der Report, also erstmal ein Durchlesen wert. Generell ist es halt beim Erdogan-Regime so, dass halt auch Leute außerhalb des Landes verschleppt werden. Und das halt, wenn die Leute innerhalb des Landes in den Knast kommen, dass sie halt menschenunwürdig halt behandelt werden. Also das mit Folter. Viele von denen werden eingesperrt, wenn sie ihre Liebsten besuchen. Ja, wenn sie ihre Männer besuchen wahrscheinlich. Ja, also wenn ein Mann schon verhaftet worden ist, besuchst du ihn in Gefängnis. Ja, aber da brauchst du jetzt nochmal eine Broschüre für, ja. Dein Mann haben sie ohne Grund verhaftet, das ist aber egal. Deine Frau haben sie verhaftet. Da brauchst du das ja, aber das Ding machen. Ist halt, solange du den Frauennarrativ groß machen kannst, passiert vielleicht auch irgendwie was, dass du mehr Aufmerksamkeit hast. Also, solange es nur die Männer trifft, juckt es irgendjemanden, weil, keine Ahnung, es sind halt Männer. Ja, man müsste eigentlich eine Videodokumentation machen und dann halt Leute in dem Gefängnis interviewen und dann ist da halt so ein Mann im Gefängnis, der ist halt eindeutig mehrfach verprügelt worden, ist unterernährt, hat überall offene Wunden und so weiter und der sagt dann, ja, es hat mich eigentlich nicht besonders gestört, als sie mich hier eingesperrt und vergewaltigt haben, aber als sie meine Frau eingesperrt haben, das ging zu weit. Ja. Und als sie mir so Bilder von Pepe gezeigt haben, da konnte ich nicht mehr. Ja. Ich sag nur die Istanbul-Konvention des Europarats gegen Frauengewalt. Die Istanbul-Konvention. Die Istanbul-Konvention. Ja, dann. Wunderbar. Ja, generell ist halt irgendwie die Türkei unter Erdogan hat halt auch schon mehrere Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf dem Kasten und ist halt einfach zu einem Folterregime jetzt geworden. So, türkische Gefängnisse waren jetzt früher auch noch kein Zuckerschnecken unbedingt, aber unter Erdogan gibt es halt auch so Praktiken wie, da ist ein 12-Jähriger auf einer Demo, den tut man in pädophilen Knast stecken. Lass uns mal hier so einen Fall durchlesen. Da oben. Ja, das welchen 3-1 oder sowas. Mann, das ist wirklich schlimm, Alter. Das ist wirklich schlimm. Nicht other cases, obwohl die sind schön kurz. Ja, wie denn nun? İlknur Ayse Ogunberdi was detained on February 14, 2017 in Trabzon, where she was visiting her jailed husband, Habib Ogunberdi. The visit was over and Ayse was ready to leave the prison with her 6-year-old son Yasin, but detained on the spot by the gendarmerie. She was later formally arrested by a judge, leaving the boy stranded at the prison until her grandparents, who reside in the western province of Manisa, came to pick him up from the jail. Und das ist noch nett, dass die Kinder dann nicht auch noch in den Knast müssen. Kindertag ist still, das ist so. Ja, aber das ist halt eine bittere Realität, wenn du dir halt politisch irgendwas erlaubst, irgendeinen dummen Kommentar machst oder so. Zweiter Fall ist genau das gleiche. Meryem Yazirli, a retired teacher who had previously been detained but released under judicial supervision, was again detained on February 14th, gleicher Tag, during her visit to jailed husband Ali Yazeri. Was later formally arrested. Ah, aber die machen es ja wenigstens alle, irgendwann kommen sie alle vors Gericht. Warum? Ja, ja, der Volksgerichtshof hat auch Leute verurteilt. Warum gehen denn bitte schön die Leute auch irgendwie ihre Liebsten besuchen? Was soll denn das? Er ist total unmenschlich. Das müssen Kulinisten gewesen sein. Es ist halt traurig einfach, weißt du? Das stimmt alles Putschisten. Wenn die Gefühle haben, sind sie Putschisten. Ja, ist halt Säuberung von, was waren es, 114.000 Leute. Was hast du bei deinem Mann zu suchen? Magst du den etwa, magst du nicht Erdogan? Findest du den nicht besser? Bleib zu Hause. Oder Mohammed. Die können eigentlich das System mit den Gefängnissen da komplett lahmlegen, wenn die alle Frauen, wenn sämtliche alle Leute ja ins Gefängnis kommen. Ja? Mhm. Und dann Leute sie besuchen kommen. Ja, wobei, wenn halt, weißt du, wenn einfach auch die Schläge und alles mit dabei sind, nach einer Weile tust du halt auch kooperieren mit dem neuen Regime, also mit der Terrorherrschaft. Da guckst du dann nur noch danach, dass man dir selber nicht die Hände blutig schlägt oder so. Die Frage ist nur mit der Türkei, also was heißt denn immer NATO-Wertegemeinschaft und auch hier Europäischer Menschengerichtshof, wo sie ja auch Teil von sind. Irgendwann ist es dann halt auch so, dass ich weiß nicht. Tut dann die Realpolitik und der gute strategische Ort der Türkei wirklich das überwiegen, dass halt, weil es einfach random Leute verhaftet werden. Ich kann es ja noch ein Stück weit verstehen, dass du antidemokratisch bist und Opposition verhaftest, aber dann wirklich irgendwelche Randoms ins Gefängnis werfen, Kuss Erdogan ist der Geilste, ist halt echt lächerlich. Also ich erwarte von einem Terrorregime dann schon so ein gewisses Mindestmaß an Qualität, dass dann auch wirklich nur die politischen Feinde drankommen. Ja, aber die Sache ist, wenn es willkürlich ist, dann erhöht das die Angst. Ja, aber weißt du, also ein Regime, was wirklich auf Willkür, Gewalt angewiesen ist, ist halt echt so billig 20. Jahrhundert. Das ist halt, weißt du. Aber dafür haben sie da keine Regeln. Das ist keine moderne 21. Jahrhundert-Diktatur. Ja. Wir haben Standards für unsere Diktaturen. Ja, das gewisses Mindestmaß sollte halt schon da sein. Wirklich einfach nur Willkürverhaftung, das ist Somalia-Style. Da hätte ich mehr von Erdogan erwartet. Aber komm, das ist exotisch. Eben hatte ich einen gespottet, der ganz interessant war. Das war eine Journalistin, die verhaftet worden ist, weil ihr auf Twitter ein Whistleblower gefollowt ist. Finde ich gut. Also, ne, das hatten wir ja auch vor 2-3 Jahren die ganze Zeit mit dem, oh, aber dir followt dieser Typ in der Gamergate-Sache. Und da schließt sich das Quadrat. Ja. Also, ich glaube, wir machen auch mal Schluss. Es geht noch eine ganze Weile weiter. Ja, kommt in die Quellen. Women Jail des Hostages, schön. Das Stockholm Syndrome Center for Freedom, meine Damen und Herren. 60 Jahre Gleichberechtigungsgesetz. Aber ich dachte, Frauen haben nicht die gleichen Rechte. Das wäre ja auch noch schöner. Haben sie auch nicht, sie sind privilegiert. Nur wenn sie haben mehr Rechte wie die Männer. Es geht auch nur darum, dass man das Gesetz hat, ja. Ja, ich habe es mir noch nicht angehört, aber es wurde uns empfohlen und ich habe es einfach mal aufgenommen. Der Titel klingt auf jeden Fall interessant. Schauen wir mal. Ich sehe schon mal, es hat fast so viele Downloads. Darum hat es jahrelang Streit gegeben. Das wäre eine Bevorzugung der Frauen, Diskriminierung der Männer. Aber es ging eigentlich darum, diesen wichtigen Grundgesetzartikel, da ging es gleichwertig, aber nicht gleichberechtigt, doch in eine Form zu bringen, dass auch staatliche Maßnahmen eingesetzt werden können, um dieses Prinzip in der Realität umzusetzen. Es spielte nicht die Hauptrolle für die politischen Gestalter, darunter waren ja wenig Frauen. Also ich glaube, wir sind wirklich eine ganz weite... Ja, das ist schon mal interessant, ne? Also zum komischen Grundgesetzkram und dass sie halt meint so, ja, das ist damit der Staat irgendwas machen kann und dann die wirkliche Gleichberechtigung, das ist ja auch immer so der Talking Point. Von wegen, ja, es kann ja sein, dass jetzt also hier und da alles gut ist, so, aber die wirkliche Gleichberechtigung, die wirkliche, ja, wir haben auch eine Lohnlücke und so. Und vor allen Dingen, die hatten Angst, dass die Frauen bevorzugt werden, ja, begründete Angst. Strecke gegangen. Wenn ich mich zurückerinnere, es gab einmal die Auseinandersetzung im Deutschen Bundestag und in Artikel 3, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Und wir wussten, der Artikel gibt die Richtung an, aber er muss unterlegt werden, dass der Staat auch wirklich handelt. Und dann haben wir diesen Artikel 3 ergänzt, dass der Staat gefordert ist, auch entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. War einmal die Weiterentwicklung vom Familienlastenausgleich zu einem Familienleistungsausgleich und zum anderen die Frage der Stichtagsregelung beim Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem 3. Lebensjahr vom Kind. Zwei Themen, die inhaltlich wenig umstritten waren zu der Zeit, wo es vor allen Dingen um die Frage der Finanzen geht, wie so häufig bei solchen Themen. Für mich war das ganz große Thema als Familienministerin eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und das sind auch die beiden großen Gesetze gewesen, die ich auf den Weg gebracht habe. Das erste war das Elterngeld. Das hat das Prinzip, dass wenn ein junges Paar ein Kind bekommt, warum macht die Raute? Hat die eine Rauteberechtigung gekriegt von Muttern oder was? Wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich eine allgemeine Raute. Ja, also vor allen Dingen ja die bessere Vereinbarkeit von, das kann man auch immer sagen. Die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ja, das sagt sie auch immer. Den gleichen Sermon hat sie ja bei ihrem Antritt als Verteidigungsministerin auch wieder abgelassen und Kitas gefordert. Ja, und so redet auch jeder Zweite, der sich mit Familienpolitik beschäftigt. Erfahrung sein darf, dass das Einkommen wegbricht, wenn man zu Hause bleibt mit dem Kind und Zeit mit ihm haben will. Und das Elterngeld... Dass das Einkommen wegbricht, ja. Wenn man nicht weniger arbeiten geht, bricht das Einkommen weg. Das darf nicht sein. Ersetzt das Einkommen für ein Jahr und da sind die Vatermonate drin. Das war mir enorm wichtig. Das zweite war der Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz für Kinder ab einem Jahr. Und das ist natürlich auch die Verbindung, die man braucht, dass wenn nach der Elternzeit junge Väter oder junge Mütter wieder in den Beruf zurück wollen, dann müssen sie auch eine Infrastruktur haben, die das ermöglicht. Ja, Ursula von der Leyen übrigens hat wie viele Kinder? Sieben? Sieben Kinder hat die, glaube ich. Aber Personal, die hat reich geheiratet. Ja, eben, ja. Und das wollte ich ja gerade sagen, also die hat halt keine Aus... also die ist auch seit etlichen Jahren in der Politik und hat da keine Auszeit genommen. Genauso wie die Familienministerin jetzt, die macht ja auch nicht Pause. Das ermöglicht, das heißt gute Angebote in den Kitas. Diese beiden Gesetze zusammen sind das Richtige gewesen, um den Start ins Leben für ein Kind, aber auch für junge Eltern als Familie zu ermöglichen. In meiner Amtszeit fiel dann der riesige Ausbau der Kita-Plätze und ab August 2013 hatten wir dann in Deutschland endlich einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz für alle 1- und 2-jährigen Kinder in Deutschland. Rollenbilder, Rollenklischees haben sich verändert und Frauen können sich in ihren Stärken in der Gesellschaft breit einbringen. Es ist heute nicht mehr notwendig, dass ein Sitzstreik veranstaltet werden muss, um Frauen in der Politik auch Machtpositionen zu eröffnen. Ich freue mich, dass im Elterngeld, dass es so gut angenommen worden ist, aber vor allen Dingen, dass die Vatermonate so gut wirken, denn ich weiß noch, wie viel Hohn und Spott es am Anfang gab. Und inzwischen ist es eine Selbstverständlichkeit, dass diese jungen Väter ihr Recht nehmen, Zeit mit ihren Kindern selber zu haben auch. Was allgemein das Thema Gleichberechtigung von Mann und Frau angeht, da sehe ich natürlich noch ganz andere Baustellen. Das ist die Frage Frauen in Führungspositionen, das ist die Frage gleicher Bezahlung für Männer und Frauen für die gleiche Arbeit. Also wir müssen noch ordentlich was tun, um wirklich dieses Ziel zu erreichen. Nicht locker lassen. Das musste ja jetzt kommen. Das musste ja, jetzt kommen. Vor allem, wenn man auch da ist, es gibt halt überhaupt... Man muss das wirklich reindrücken, okay? Ja. Das ist so, als hätten diese Leute so einen Tumor im Kopf, der ihnen sagt, wenn du über das Thema redest, dann hast du gefälligst noch das mit reinzukotzen. Genau, es gibt vor allen Dingen auch keine andere Ansicht dazu. Also von der Linkspartei bis zur CDU sind die alle der Meinung, dass das irgendwie wichtig wäre, dass man sich damit beschäftigen muss. Ist für mich die Parole. Und wir wollen diesen Weg auch weitergehen in der Arbeitswelt. Das ist ganz klar, dass wir das, was wir jetzt auf den Weg gebracht haben, Frauen in Führungspositionen, dass wir genau hinschauen, ob diese rechtlichen Regelungen auch eingelöst werden. Denn auch hier ist es eine Frage der Kultur in der Arbeitswelt, dass Frauen mit Weichen stellen können an der Spitze. Und ich sage, Vielfalt ist ein Gewinn für Unternehmen. Allerdings haben wir auch immer noch eine Debatte darüber, wie denn nun das richtige Frauenleben auszusehen hat. Und ich muss sagen, diese Debatte, die geht mir unglaublich auf den Keks. Denn egal, wie man es als Frau macht, man macht es falsch. Wenn man sagt, man will sich ganz der Karriere widmen, dann ist man die egoistische Karrierefrau. Wenn man sagt, man will sich eine Zeit lang... Ja, und vor allen Dingen, was hat das mit Politik zu tun? Falsch. Egal wie man es macht, man macht es falsch. Ja, aber was hat sich die Politik damit zu beschäftigen? Dass die Leute sagen, du machst es falsch. Ich finde es verkehrt, was du machst. Also ich sehe das eher als eine Kritik am modernen Feminismus. Dafür ist die Frau Schröder ja bekannt, ja. Dass sie da eher unsere Ansichten... Die tritt übrigens nicht mehr an. Ne? Also ich weiß nicht, ob sie rausgeekelt haben oder so, aber ich würde auf jeden Fall im neuen Deutschen Bundestag nicht mehr drin sein. Wenn man beruflich aussetzen und die Kinder kümmern, dann gilt man als das Heimchen am Herd. Und wenn man sagt, man will beides miteinander vereinbaren, dann ist man wahlweise die Rabenmutter oder die Latte Macchiato-Mutter. Und ich finde, mit dieser Debatte, die muss endlich aufhören. Und auch als Politik ist es nicht die Aufgabe des Staates, den Frauen zu sagen, wie sie leben sollen, sondern es ist die Aufgabe, ihnen zu ermöglichen, dass sie so leben können, wie sie leben wollen. Wer würde denn sagen, Gleichberechtigung, ne? Wo wollen wir hin? Ja. Es geht darum, was wir wollen. Ja. Ja, das Problem ist halt, dass sich Frauen entscheiden müssen, was sie mit ihrem eigenen Leben anfangen wollen. Und weil es eine schwere Entscheidung ist, braucht man einen Clip, wo man sich drüber aufregt, dass man sagt, ich habe keine Ahnung, ich habe Lebensentscheidungen zu treffen. Soll ich jetzt zu Hause bleiben oder arbeiten gehen? Ich bin verwirrt, so viele Entscheidungen. Das ist lächerlich. Also, ich sage mal so, wann hat die Politik jemals gesagt, es ist Aufgabe der Politik, sich darum zu kümmern, dass Männer sich so entscheiden können, wie sie wollen? Ja. Ich möchte noch Bierforscher werden für Tiefenrauschangelegenheiten. Das ermöglicht mir die Politik nicht. Ja, die ermöglicht dir noch nicht mal den zu entscheiden, ob du deine Vorhaut behalten kannst. Deine Eltern das anders sehen. Ich möchte meinen Traum als Nebenmeister erfüllen. Das kann ich aber nicht mehr. Na doch, jetzt geht's. Und ich nenne sie mal zunächst mit dem Begriff Grundsicherung, wo es nicht um Bedürftigkeit geht, sondern um die Frage, wie werden wir eigentlich den Leistungen dieser Frauen, können auch Männer sein, wenn sie diese Aufgabe übernommen haben, gerecht, damit Mütter nicht ständig befürchten müssen. Frauen können auch Männer sein. Ja. Christlich-Demokratische Union. Entweder ich entscheide mich gegen Kinder, gegen Familienaufgaben auch in Erziehung und Pflege. Wir brauchen hier Regelungen, weil ich immer gesagt habe, ich scheide erst aus, wenn wir das Problem gelöst haben. Ich bleibe dran. Aber ich glaube, es lag an uns, dass wir so kämpferisch vorangegangen sind. Aber ich bin noch nicht zufrieden mit dem, was wir erreicht haben. Auch wenn wir die Frauenquote haben, auch wenn wir jetzt kurz davor stehen, dass wir bei der Entgeltgleichheit eine gesetzliche Grundlage... Ja, ich sage nur, wie war der Spruch von der Tante, die Diskussion wird so diskriminierungslastig geführt, es geht darum, was wir wollen. Das, was wir wollen, ist der Maßstab für Feminismus. Und das kommt mir bei diesen Leuten auch so vor, auch wenn sie das Wort Feminismus nicht benutzen. Mal abgesehen vielleicht von der Frau Schröder. Wir wollen Privilegien. Wir sind die privilegierteste Sorte Mensch, die jemals gelebt hat in der Geschichte. Und da das nicht genug ist, brauchen wir jetzt noch mehr Gesetze, damit man uns Ressourcen zuschiebt, die der Staat bitte umverteilen soll von der arbeitenden männlichen Bevölkerung. Damit wir besser unseren Lebenstraum verwirklichen können, wie wir uns gerade pro Jahr entscheiden. Das wird gefordert. Mehr Umverteilung, mehr Geld vom Staat für ich habe eine Vagina, ich habe es drauf. Das ist alles. Klage haben, dass wir die Rückkehr aus der Teilzeit regeln, dass wir die Mütterrente erreicht haben. Es gibt noch eine Menge zu tun. Wir stellen auch immer wieder fest, dass es die gläsernen Decken gibt, an die Frauen stoßen. Und es gibt traditionelle Muster und traditionelle Rollenbilder, die es zu überwinden gilt. Und deshalb Warum gibt es die zu überwinden? Weil es sie gibt? Ich meine, im Endeffekt wird ja immer noch irgendwie dann die Nische für eine Rolle gefüllt werden, nur mit einer anderen. Und dann vergeht Zeit, diese Rolle wird fester und dann was? Muss die wieder aufgebrochen werden? Auch mit diesen Rollen schaffen es ja so Leute wie die aus diesem Video da trotzdem dahin, wo sie es geschafft haben. Also auch da ist halt die Frage, was soll das dann? Wir haben zu wenig weibliche Bundeskanzlerin. Deswegen brauchen wir jetzt nur eine Quote für Bundeskanzlerin. Also ich finde es halt wirklich sehr lustig, wenn Frauen darüber reden, dass da Frauen hier gläserne Decken haben, über ihnen, weil nämlich Männer im Schnitt höher sind als Frauen. Das heißt, wenn es eine gläserne Decke gibt, würden da Männer zuerst anstoßen. Frauenpolitik ist Gleichberechtigungspolitik nach wie vor aktuell. Frauenpolitik ist Gleichberechtigungspolitik, so viel zu dem Thema. Aber für Frauen. Gleichberechtigung, aber für Frauen. Das ist Gleichberechtigung für Frauen. Das ist, Ich finde es gut. Oh. Wir sollten endlich ein Gesetz verabschieden, was Vollverschleierung im Unterricht vorschreibt, damit sich die pubertierenden Jungs auch besser auf den Unterricht konzentrieren können. Im Idealfall sollten wieder getrennte Unterrichte stattfinden. Das ist progressiv. Jeder, der was dagegen sagt, ist Rassist und Islamophob. Der Titel ist so ein bisschen irreführend. Also es geht nicht darum, dass es jetzt ein neues Gesetz gibt, um das explizit zu erlauben, sondern es gab ein Gerichtsurteil in Niedersachsen, dass halt eben eine Schülerin, die sich hier so ein Ding aufgesetzt hat, also das ist ein Niqab, glaube ich, ne, mit dem... Ja, die heißen so, ja. Und da steht es ja auch, Niqab-Gesichtsschleier. Und die hat halt eben Recht bekommen, dass sie das darf, weil das mit dem aktuellen niedersächsischen Schulgesetz ihr wohl nicht zu verbieten ist. Okay, Leute, dann nächster Schritt FKK in der Schule. Wenn ich nackt im Unterricht sitzen will, dann darf ich das verdammt nochmal. Ja. Wenn ich so einen richtig fetten Partyhut tragen will, so ein Sombrero, ja, dann ist das meine Sache. Ja? Ich will nackt mit einem Sombrero in der Schule sitzen. Wenn ich Alkohol im Unterricht trinken will, dann ist das meine Sache. Das ist Teil meiner slawischen Kultur, ja, die können das mal. Ja. Aber, aber das habe ich wirklich mal gemacht im Lateinunterricht. Da habe ich eine Flasche Gin mit meinem Nebensitzer getrunken. Und die Lehrerin hat die ganze Stunde über nichts gesagt. Es war eine Doppelstunde, 90 Minuten. Und die Lehrerin merkt nicht, dass sich zwei Schüler während dem Unterricht eine komplette Flasche Schnaps einziehen. Alter, wenn ich, und was ist jetzt aber, wenn ich mich als Ninja verkleiden will und dahin gehen will zum Unterricht? Ne? Als Ninja zum Unterricht gehen. Was ist damit? Darf ich das auch machen? Das ist ja auch eine Vollverschleierung. Man sieht nur die Augen. Ich sehe schon. Ich finde immer noch das Bild von dir, wie du im Unterricht sitzt, mit einem Sombrero und einer Adidas-Jacke und ansonsten nackt und Wodka trinkst. So beschreibt meine Schulzeit tatsächlich ganz gut. Aber wurde dir auch Recht gegeben? Ja. Gerichtsverfahren. Ja, der Heiko Maas, der ist. Den gibt es immer noch und das bereitet mir Kopfschmerzen. Also jetzt sagt er, dass wir die AfD nicht pauschal verurteilen will, er will aber die sozialen Netzwerke pauschal verurteilen und zu Strafen zwingen und sich gegen Hassrede stark machen. Der kleine Mann im Bundestag, der auf den Boden stampft und sagt, nein, so nicht. Sie sieht auf dem Foto ganz schön runtergekommen aus. Zwei Tage nicht rasiert, die Haare so. Das ist alles Hate Speech, was er da durchzumanagen hat. Das kommt davon, ja. Brauchen wir eine andere juristische Ausbildung, um die Leute schneller in Richterämter zu bekommen? Ja, mach doch einfach, dass jeder 20 Euro zahlt und sich irgendwie drei Gesetzbücher kauft, dann kann der doch Richter werden. Nein. Du bezahlst eine Gebühr für das Drehen eines Glücksrads und dann bekommst du die Entscheidung, die da drauf ist. Wenn du mehr bezahlst. Wenn es jetzt 3 Monate Fernkurse gibt für Richter werden, dann wäre ich auch Richter. Ja. Lebst du die Demokratie? Und sagst du ja, und dann kriegst du deine Robe, weiß ich noch, nach deiner Robengröße und dann geht's. Kann ich da auch für so Schönheitscontests und so Richter werden oder nur für so einen langweiligen Kram? Ja. So ein Brustrichter, ja. Ja, bei T-Shirt-Contest oder wie? Also. Ja. Kann ich auch Henker sein? Das wäre cool. Ja, Richter und Henker. Ich bin der Richter und du bist mein Henker. Das wäre das Geilste bei Miss Germany und dann gucken sie da und der Preisrichter ist Fischer. Ja. Ich würde sogar glauben, dass er das auch gerecht entscheiden kann. Also Fischer trau ich zu, alles gerecht zu entscheiden. Ich bin auch der Meinung, Fischer sollte den Nahen Osten befrieden. Ja. Wir sind in allen Bereichen dabei, die Justiz zu modernisieren. Auch der elektronische Rechtsverkehr soll die Arbeit erleichtern. Das ist dann so ein Richter in seinen Unterhosen bei sich zu Hause und klickt sich da so die Files durch. Macht den so links swipe, rechts swipe. Ne? So. Tinder aber für Richter. Ja, so Gefängnisstrafe befreit. Ja, aber und dann steht dann nur noch so ein Monitor vor dem Dings oben auf diesem Pult. Die spielen dann einfach Papers, Please. Aber der Master ist ja dafür bekannt, dass er einen Haufen neue Gesetze einbringt. Er hat jetzt auch in seinem Netzdurchsetzungsgesetz, will er auch den Blasphemie-Paragraphen besser umsetzen. Ich finde es interessant, dass wir von EU-Menschengerichtshof ein Urteil haben, nachdem solche Paragraphen in allen EU-Ländern abgebaut werden sollen, dass er das aber irgendwie jetzt in seinem neuen Entwurf auch nicht umsetzen möchte. Also scheinbar ist Herr Maas um Eigendarstellung bemüht und ist aber nicht irgendwie empfänglich für irgendeine Kritik an seinem drakonischen Gesetz, was einfach nur an Vorbereitung von einer Meinungsdiktatur erinnert. Das ist auch cool, wie optional das plötzlich ist. Ne? Also bei so einem anderen Kram, da wird einem eine Nase lang erzählt, das wäre unverzichtbar, weil wir uns dazu verpflichtet haben, weil es eine europäische Richtlinie ist. Und bei sowas, da, du meinst so wie Dublin oder die Stabilitätskriterien oder... Ich meine eher so wie die Istanbul-Konvention. Also, na, es gibt alle möglichen solche Sachen, die sich da irgendwie beziehen auf die europäische Richtlinie XY. Jedes Mal, wenn ich wieder im Bundestag reingucke, wird ständig sowas irgendwie da drüber gesprochen. Auf jeden Fall. Solche Typen haben bei der Bundeswehr nichts zu suchen. Wovon träumt der Mann nachts? Das weiß man doch, dass Sachen mit Autorität, Sachen mit Waffen, Sachen mit einer gewissen Gewalt über Menschen halt auch solche Leute vor allem anziehen. Hat er nie irgendwie das Experiment gesehen oder was? Oder darüber mal was gelesen? Dieses Stanford-Ding. Also. Ist ja nicht im Internet, also. Wer kann das sehen? Also ich wäre dafür, dass wir die Bundeswehr abschaffen und das mit der Antifa ersetzen. Die machen das schon. Naja, das Interview ist halt, ich weiß nicht, Maas ist so ein Politiker, von dem ich fasziniert bin. So eine morbide Faszination von einem Zugunglück oder so. Ich weiß nicht. Alles, was der Mann anfasst, verdirbt. Also, der ist kein Politiker, der ist ein Selbstdarsteller. Ja, also. Und ich wette mit dir, der ist auch für Kritik einfach unempfänglich. Also sein Netzdurchsetzungsgesetz ist einfach nur, nee. Also es gibt so Dinge, die ich einfach auch nicht als Vorschlag sehen möchte. Aber weiter unten sagt er ja, dass er durchaus dialogbereit sei. Hier, wir können gerne über Ihre Kritik in der Sache diskutieren. Ja, das sagt Erdogan bestimmt auch. Heiko Maas ist mir unheimlich. Nee, ja. Ich bin so allglatt. Ja. Also ich bin der Auffassung, dass Heiko Maas eigentlich so ein Performance-Künstler ist, okay? Und dass er all das macht, so ein Kunstprojekt, ja, um die Realität der Gesellschaft, in der wir leben, wirklich uns aufzuzeigen. Ja, aber ein Shitposter sollte nicht Dreck ins Grundgesetz reiben dürfen. Ja, weißt außerdem, so viel traue ich dem gar nicht zu. So viel. Ja, aber nein, das ist ja der Punkt. Er will zu diesem Punkt kommen, ja, und dann das Grundgesetz hijacken und es noch freier machen. Das ist sein Plan. Wir sollten alle für Heiko Maas stimmen und alle mal die Fresse halten hier, die Leute, die sagen, das ist scheiße. Hier, die ja, sind einfach halt Hater, die sind Hater, ja, die sind Etzala jetzt. Er Maas tut damit halt still und heimlich Meinungsfreiheit zerstören. Also, weißt, es heißt ja dann, ja, Artikel 5 wird nicht direkt belangt. Nein, du tust nur die Möglichkeiten, Artikel 5 wahrzunehmen, einschränken. Das ist wie wenn du sagst, ja, also ich darf jetzt nicht mehr demonstrieren, aber das hält mich ja nicht davon ab, meine Meinung kundzutun. Meinungsfreiheit ist ja schön und gut, aber Leute können das selbst nicht irgendwie schätzen und kontrollieren, ja. Das ist ja das Ding, so Meinungsfreiheit. Ja, nicht jeder sind eindeutig, was strafbar ist, und da fällt nicht der Meinungsfreiheit. Die Grenzen sind eindeutig. Ich sag nur Köterrasse. Ja. Ja. Köterrassismus. Aber das waren ja nicht so, dass auch diese Posts aus diesem norddeutschen DITIB-Verein, wo es hieß irgendwie Erdogan befiehl und wir brechen hier einen Aufstand los. Ja, das war doch der so Kackdreck. Das war doch dieser Elternrat, der irgendwas mit Köterrasse geschrieben hatte. Ich meine, oh, diese Frage, aber wird, ja? Wir müssen mal weiter im Text kommen. Wir haben schon fast 2 Stunden und wir haben noch 40 Artikel. Das ist auch gut so. Ja, ich sehe, es kommen 4 Stunden auf. Überdosis. Das sind auch nur 28 Seiten. Das war gerade das Urteil, was ich erwähnt habe, wo es heißt, dass man Blasphemie-Paragraphen abdingsen muss, also abschießen muss. Das ist ein ganz interessantes Stückchen Papier. Also, und darauf werden wir im Umfang von Kein Wort ist illegal auch noch genauer drauf eingehen. Weil es gibt auch in der EU ein paar Sachen, die einem nicht zum offenen Widerstand bringen, sondern wo man sich auch freut, dass da anscheinend nicht nur Deppen da hocken. Auch wenn dieses Zeichen der Mitte ganz oben wie eine Pyramide mit Auge. WO-mäßig. Das große, Europa. Das Auge von Euron. Ja, das ist Euron. Ja, der Zyklop. Der Euron, der sitzt in so einem Turm in Frankfurt, ja. In der EZB. Und nachts brennt das Auge auch, sieht cool aus. Oh ja, hier haben wir Hengame. Die haben wir letzte Woche im Sonderstream schon zu Gast gehabt. Das ist diese genderlose. Habitus. Ja. Bitte? Ist das diese Habitus? Genau, ja, das ist Hengame. Ja, und da geht es wieder mal um dieses Beißreflexe-Buch. Die eifrigen Stammzuhörer kennen das schon. Das war dieses Buch, wo es um Sprechverbote und Ausgrenzung in der LGBTQ-Szene ging, was eine ziemliche Welle gemacht hat. Ganz viele Leute fanden es ganz schrecklich, dass jemand sein Nest beschmutzt. Andere Leute haben gesagt, nee, wir müssen die Diskussion führen. Es gibt Sprechverbote, es gibt Ausgrenzung. Und es gab dann natürlich auch die üblichen Gewaltaufrufe gegen die Autorin, diese Patsy, Lamour, LaLove. Mal hier, man soll ihr das Maul stopfen, heißt es in sozialen Medien. Es wird mit Baseballschlägern rumgewedelt. Und dann wird halt Hängame gefragt, findest du diese Reaktion aus bestimmten queer-aktivistischen Zusammenhängen verständlich oder angebracht? Man sagt sie erstmal halt, naja, Gewaltandrohungen sind problematisch. Mir wird ja auch Gewalt angedroht. Ob das jetzt durch einen Antifa-Macker oder einen AfD-Macker geschieht, ist dann oft egal. Ich bezweifle ehrlich gesagt, dass irgendwer aus der queer-feministischen Szene mit einem Baseballschläger auf Patty losgehen würde. Also hier wird dann ganz klar, also unsere Leute, die dürfen halt so Sachen sagen, ja? Die dürfen mit Baseballschlägern drohen, die dürfen sagen, geh sterben oder zünd dich an. Das ist überhaupt kein Problem, weil die würden sowas ja nicht wirklich machen. Das machen ja nur unsere Gegner. Ja? Wenn die sagen, Alter, ja, im Prinzip ist irgendwas, es ja, also Antifa würde ich ja zu queer-feministischen politischen Szene auch irgendwie dazu rechnen eigentlich. Weil das sind ja die ständig irgendwie durchdrehen und meinen so, ja, hier, der hat da die Pronomen nicht benutzt und der äußert sich falsch über Feminismus und so ein Kram. Und auch unten dann halt die militante Bildsprache, die dort stattfindet, gibt es ja vielen linken Kontexten, auch gegen queere Personen oder Personen of Color gerichtet. Und da wird es auch nicht ernst genommen oder als etwas adressiert, über das man sich Sorgen machen müsste. Also hier wird jetzt wirklich einfach apologetisch gesagt, nee, also wenn es von uns kommt, dann muss man sich darum keine Sorgen machen und auch die Patsy soll sich jetzt mal nicht so haben, weil das waren ja queere Leute, die ihm im Baseballschläger gedroht haben und wie wir alle wissen, benutzen queere Leute diesen Baseballschläger dann nicht, das machen nur die anderen. Also ich hätte an ihrer Stelle ganz salopp einfach geantwortet, wir sind die Guten. Ja, oder sie hätte Gewaltandrohungen sind problematisch, hätte auch gereicht. Nein, solange es die Richtigen trifft, ist alles sanktionierbar. Politiker fordern Nachkontrollen von Asylverfahren, ja, weil der eine Soldat da, wie heißt der, Silvio irgendwas, oder? Ja, da gibt es doch den einen Heini, der irgendwie... Franco A. Genau. Und wegen dem sollen wir jetzt alles nochmal nachkontrollieren, was wahrscheinlich jedem recht wäre. Dann könnte man vielleicht nur die Solafisten finden. Dieser Franco A. Ja. Die Frage ist doch, haben wir überhaupt schon, wir haben doch noch nicht mal alle durch, oder? Und dann wollen wir schon wieder von vorne anfangen? SPAMF hat auch schon wieder 2000 Leute entlassen. Also ich weiß so... Keine Ahnung. Was ist mit den Pepes nochmal? Also ich meine, wir können doch nicht alles so jetzt unter einen Hut bringen, ja? Memes und Terror, oh mein Gott. Nein. Also wir werden jetzt... dass Pepe einen Asylantrag gestellt hat. Für politisches Asyl. Pepelitisch. Ja, also mich würde es echt irgendwie wundern, wenn jetzt bei dem großen Aufwand, wenn das wirklich reibungslos abgelaufen ist und als ob die da kein Riesenchaos haben und es wirklich nicht unter Kontrolle haben. Also wir brauchen mehr Geld für Demokratie-Lebensstiftung und das BAMF, das sollte unterfinanziert sein, damit wir ja keine Idee davon bekommen, was passiert oder was überhaupt los ist. Ja, was für eine schöne Idee. Ich denke, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge muss mal neue und innovative Wege beschreiten, um im Asylverfahren die Identitätsklärung zu verbessern. Ja, einfach gucken, wer ins Ausland telefoniert, wo wir hin telefonieren. Das ist relativ einfach. Frühzeitige Echtheitsprüfung von vorgelegten Pässen. Das ist ein innovativer Ansatz. Ich kann jedes Mal nur den Kopf schütteln, wenn ich sowas lese. Mein Pass wird doch auch geprüft, wenn ich irgendwo einreise. Ich meine, der kommt unter so ein Gerät, da wird gecheckt, ob die Echtheitsmerkmale. Passiert das bei dem Asylverfahren nicht? Ja, aber du bist ja auch ein weißer Mann. Ja, du hast Privilegien. Das haben die da nicht. Und das müssen deswegen... die prüfen, denn da passt, wie viele Privilegien. Ja. Ob die Privilegien eingetragen sind auch. Ne? Nicht, dass ich so genau tue, als hätte ich keine. Es ist auch interessant, der Terrorverdacht stehende Soldat Franco gibt uns Gründe, den Kopf zu schütteln, während wir vom, wie heißt es nochmal, Europol hatten wir 2015, hatten wir 2 Terrorverdächtige pro Tag, die einen islamischen Anschlag verüben wollten, die wir festgenommen haben in Europa. So 2016 auf jeden Fall ums 10-fache gefallen sein und nicht weiter gestiegen oder gleich geblieben sein. Und das wird nicht dann irgendwie jeden Tag dann berichtet, dass 2 Leute aufgegriffen worden sind, die einen islamistischen Anschlag machen wollen. Aber wenn der Franco da, Berufssoldat, der einen an der Waffel hat, Wenn der das macht, dann müssen wir darüber eine ganz große Debatte führen, weil was macht das mit unserer Gesellschaft? Und wir müssen Rechtsradikalismus streng die Stirn bieten, weil wenn da der Bundeswehrsoldat auf Reisen psychotisch wird und dann rumreist und verwirrt durch das Ländle spaziert und sich dann als Flüchtling ausgibt, dann sind es ganz große Nachrichten. Hassnotizen. Er hat bestimmt Pepe der Frog. Ja, er wollte Frog Kahan umbringen. Ja. Oh. Und er diskriminiert nicht. Religiöse Verbände wie der Zentralrat der Juden und der Zentralrat der Muslime. Alle werden so zusammen vereint hier von Franco. Franco ist ein Guter. Aber komisch, dass da die christlichen Kirchen gar nicht dabei stehen. Also, das kann ja eigentlich nicht sein, weil ich meine, die werden ja total gehasst auch so von den Nazis und immer waren ja schon gehasst. Ja, aber wenn er den Gaukler doch umbringen wollte, dann mag er ja zumindest schon mal keine Evangelien. Ne? Sehr geil, auch türkische Rocker im Visier. Ja, der wollte irgendwie groß aufräumen. Aber diese armen türkischen Rocker werden marginalisiert, die müssen wir besser in Schutz nehmen, da müssen wir Schutzräume einrichten. Sind ja nämlich auch gar keine gewalttätigen Schutzgelderpresser und Prostitutionsförderer. Nein, nein. Keine Menschenhändler und Drogenkriminellen. Nee. Ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand sauer auf so eine Gruppe werden kann. Echt nicht. Vor allem, wenn man das Offenbach kommt. Und bauen hier ein organisiertes Verbrechen auf unter dem Namen von dem Großreich, was ihre Vorfahren irgendwann mal hatten und was Menschen versklavt hat. Osmanen waren ganz groß im Sklavenhandel. Ist nichts anderes als von der Türkei gesteuerte, eingesickerte Armee. Also das mit von der Türkei gesteuert, weiß ich nicht, aber dass das eine eingesickerte Armee ist, das würde ich auch unterschreiben. Diese Leute sind gewaltbereit, gewalttätig, mit Waffen ausgerüstet. Und ja, so beschreibt man normalerweise eine organisierte Armee. Ja. Völkisch-rassistischen Masterarbeit, hat der Gender Studies studiert, oder was? Ich würde gerne wissen, was denn der tatsächlich völkisch-rassistische Inhalt war. Das würde ich gerne wissen. Weil durch die ganzen Postmodernisten weiß man nicht, ob das dann tatsächlich krass rassistisch ist oder ob er gesagt hat, Europäer zuerst. Und dann sitzt da einer und sagt, oh mein Gott, damit kommen die Nazis zurück. Weißt du? Auch wenn ich den Franco gefühlt gerade in Schutz genommen habe. Aber ich weiß halt verrückter. Das ist doch ein klassischer Psychopathentyp. Der hat offensichtlich ganz schön viele Leute gehasst. Und zwar nicht im Sinne von Heiko Maas Hasssprache, sondern der hat die offensichtlich abgrundtief genug gehasst, um so eine Sache mit Doppelidentität und Waffen durchzuziehen. Also ich will den auch nicht in Schutz nehmen, aber richtig im Kopf ist der sicherlich nicht gewesen. Also so oft wie jetzt bei Leuten, die von irgendwem mit einer Machete niedergestochen wurden, der psychologische Zustand der Leute im Vordergrund stand, müsste das bei ihm eigentlich auch so sein. Kann man denn zu der Story nochmal ganz kurz, kann man denn die Masterarbeit irgendwo einlesen oder sie finden? Nee, die wurde ja nicht angenommen. Genau, die ist ja offensichtlich nicht durchgekommen. Ah, verstehe, okay. Mhm. Da musst du ihm einen Brief schreiben, wenn er im Knast. Hey Franco, gib mal deine Masterarbeit, bitte. Worum ging es um deine Masterarbeit? Mit freundlichen Grüßen, einen Russen Jude. Ich habe in den Medien gelesen, dass du viele gute Ideen hast. Schick mir mal einen Brief. Mein Quatsch. Nein, aber es steht jedes Mal die geistige Gesundheit von den Leuten im Vordergrund. Und ich weiß nicht, ob das bei dem nicht auch der Fall ist oder nicht. Keine Ahnung. Es wundert mich irgendwie nur. Also, aber ja, Fake News in ZDF. Wer hätte das gedacht? Ja, der 1. Mai war ja sowieso so ein bisschen lächerliche Veranstaltung diesmal. Also das so, es zieht sich irgendwie durch alle Veranstaltungen vom Karneval bis zum 1. Mai, dieses AfD-Ding. Und ja, das war schon lange so schlimm. Vergessen, worum es beim 1. Mai geht. Also das geht eigentlich darum, um bessere Zustände für die Arbeiter irgendwie zu kämpfen und nicht darum, den politischen Gegner zu bashen. Ja, aber, doch schon. Also ich meine, bei mir in Hannover war das schon mal irgendwie irre, diese Veranstaltung. Das sind so Sachen wie Leute, die mit einem Transparent losrennen, wo irgendwie Mao und Stalin und so drauf abgebildet sind, ganz unironisch. Und ich glaube, das sind auch irgendwelche Kurden, die das machen. Also ich habe die noch nicht gefragt, aber ich würde da mal drauf tippen, so von den anderen Fahnen, die da so rumflattern. Und ja, und dann also wenn du, hast du halt diese komischen Frauenverband da irgendwie für Gewalt gegen Frauen. Da hatten wir auch vor 2 Jahren oder so uns mal über dieses Pamphlet, was ich da irgendwie eingesteckt hatte, unterhalten. Und ja, also und dann hast du die Kirchen da auf dem Platz, die Werbung für ihre Arbeit machen, die ja keine Arbeit ist, weil die immer sagen, ja, das ist, wir fallen nicht unter das Arbeitsrecht, weil das ist ja Dienen bei uns, ein Dienstverhältnis, kein Arbeitsverhältnis. Ja, was sie dann da am Tag der Arbeit verloren haben, weiß auch keiner, aber können sie irgendwie machen, für ihre Billiglohnarbeiter irgendwie Werbung machen. Ich finde es gut, wenn Leute unironisch mit Stalin und Mao-Plakaten rumrennen. Das, ich finde, das ist gut. Das war ja, Mazedonien. Das ist gut, wenn irgendwie hohe Leute im Staat blutend im Parlament rumchillen. Das ist wichtig für die Demokratie. Warte, meinst du jetzt Frauen oder? Nee, das Foto. Achso, du meinst. Das ist der MP von denen, der weißt du, der weil Frauen haben auch die Eigenschaft zu bluten und sitzen auch im Parlament. Also. Sehr, sehr, sehr kluger Einwand. Ja. Aber Mazedonien hatte auch vor ein paar Monaten Probleme mit Aktivisten, die wortwörtlich von Soros gesponsert worden sind, scheinbar. Und da gab es dann einen Leak, dass sie halt vom Ausland Geld bekommen haben. Ob es dann Soros war, habe ich nicht mehr verfolgen können, weil ich auch nur begrenzte Zeit zur Recherche habe. Auf jeden Fall ist die Situation selber in Mazedonien einfach nicht mehr so gut. Also wenn du einfach, ich mag ja meine Politiker auch nicht, aber ich will jetzt nicht den Mars blutend im Bundestag sehen. Und es ist einfach ein schlechtes Zeichen, wenn einfach gewaltbereite Leute ins Parlament reinmarschieren können und Politiker verletzen können. Das ist ja nicht mehr so gut. Also die Zeichen stehen dann auf Bürgerkrieg und so eine Scheiße. Mhm. Und da der Balkan jetzt in den letzten Jahren schon einige Hindernisse zu überwinden hatte, einigermaßen befriedete Gesellschaften aufzubauen, ist es halt irgendwie einfach nicht so gut. Und da muss man sich überlegen, wie man denn da mit der Zivilgesellschaft dann mal was macht. Da wäre ja vielleicht mal eine Demokratie-Lebensstiftung interessant, die sich dann vielleicht mal dort als Schreitschlichter bemühen könnte oder so, also wo man dann tatsächlich was erreicht und nicht Erdogans Schergen mitfinanziert. Ah, nochmal Türkei. In Malaysia wurden Leute, die halt beim Erdogan in Ungnade gefallen sind, vom Geheimdienst verschleppt. Und das Erdogan-Regime hat allen Leuten, die auf ihren Listen stehen, das Versprechen gegeben, dass sie verfolgt werden, egal in welchem Staat sie sich aufhalten. Und Erdogan meinte dazu, we are purging every Gulenist in the army, the police and the state institutions, and we will continue cleansing these organizations from them, because we will eradicate this cancer from the body of this country and state. They will not enjoy the right to live. Our fight against them will continue until the end. We won't leave them. Warte mal, warum liest du Mein Kampf in der englischen Übersetzung vor? Das ist halt echt so der ewige Gülen, Alter. Nein, das ist... gesagt, 1984 an Goldberg, den Volksfeind. Nee, aber das ist ein Originalzitat von Erdogan. Und also ja, ich meine, weißt du, hier in Malaysia werden halt, weißt du, Leute, die geflüchtet sind, die schon vom United Nations Flüchtlingsagentur Dingsbums Teil da Flüchtlingsstatuskarte in der Hand hatten, die wurden halt dort verhaftet, weißt du, von Geheimdienst, dann mitgenommen und verschleppt in die Türkei, um dort gefoltert zu werden. Und diese Drohung, dass du Leute in fremden Ländern entführst und wegbringst, das ist halt ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Also das ist ziemlich ungut, sage ich jetzt mal. Und in der NATO ist ein Staat, was Verbrechen gegen die Menschlichkeit ausübt. Ich meine, wir hatten ja Foltergefängnisse vom CIA und so, aber irgendwie werden diese, wir verhaften jeden, egal wo er sich aufhält, Geschichten mehr, und ich finde, dass es ungut ist. So, ich keine Ahnung. Das ist also scheiße. Den heutigen Tag kann man ganz gut zusammenfassen bei den Weltraumaffen. Heutige Hassnachrichten, wenn gewaltbereite Menschen ins Parlament gelassen werden, um Politiker abzustechen, dann ist das nicht gut. Und wenn gegen die Menschenrechte Leute international verhaftet werden, dann ist das sogar ungut. Ja, doppelt plus ungut sogar, würde ich behaupten. Fast so wie die Wahlbeeinflussung in Frankreich. Jetzt ist so ein Skandal und 4chan wird blockiert. Weil nee, man ja das war, glaube ich, ein Fake. Ja, die schreiben unten drunter alles, würde nicht stimmen. Ah, ja. Okay. Sogar Lawrence Hassan hier irgendwo mit bei, die sagt, ich bin auch in Frankreich. Ja, so schnell geht es. Redaktionsfehler. Dargestellt und in der Sekunde danach enttarnt. Sehr gut. Endlich mal mit Profis. Tja, wer hätte gedacht, dass Jack mit der Amerika-Fahne, aber warum hat er eigentlich so einen Checkmark hier? Ach, das wird doch an jeden vergeben. Ja, Bill Gates tut in der WHO Polio ziemlich stark finanzieren, und er ist nach den USA der zweitgrößte Spender von der WHO. UN ist generell immer unterfinanziert, und man weiß halt nicht, ob jetzt der monopolistische Einfluss von Bill Gates auf die WHO, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass halt ein Mann persönlich die WHO-Ordnung mitbestimmen kann. Das Malaria-Ausbruch war halt die WHO ziemlich stark underfunded, also hatten zu wenig Geld, und Polio schwimmt halt im Geld. Und es scheint so, dass Bill Gates halt sagen möchte, bevor er stirbt, ich habe Polio ausgerottet. Ist so. So. Ja. Das soll er doch machen, das, ich glaube, also es gibt schlimmere Sachen. Ist ein bisschen leise, Solanum. Geh mal näher ans Mikro, bitte. Na gut. Also ich habe ehrlich gesagt damit kein großes Problem, dass jetzt einer als Vanity-Projekt eine Krankheit auslöscht. Ja, die Frage also, ist halt aber, eben... Aber warum sollte ein Spender denn so viel Einfluss haben? Ich dachte immer, das läuft so, man spendet einer Organisation was, weil man das, was die macht, gut findet. Ja, findet er ja. Er findet das sehr gut, was die macht gegen Polio. Von daher. Ich finde es halt lustig, dass halt die WHO sich da einen Kopf drüber macht und da halt einfach dieses Ding im Subtext mitschwimmt, so der Typ war gut in Computer verkaufen, keine Ahnung, ob er so gut ist mit Krankheiten bekämpfen, und er hat zwar viel Geld, aber was macht er mit dem Geld? Und wie weit entsteht da Verantwortung, wenn er ein Mann mehr Geld hat, wie ein Haufen dritte Weltländer als GDP halt jährlich zur Verfügung stehen haben? Und auch nicht wird die nächsten Jahre übrigens von einem Rothschild-Banker regiert, 65-35. Krass. China tut weniger Kredite raushauen, und weißt du, entweder du haust viele Kredite raus und du lässt eine Blase entstehen, oder du haust zu wenig Kredite raus und sagt auch jeder, wie könnt ihr nur. Und China tut halt zurzeit einen Haufen zum Weltwirtschaftswachstum beisteuern und die tun jetzt aber staatlich verordnen, so weniger Kredite rauszugeben, weil sie eine riesengroße Blase in der Schattenfinanzierung haben und auch zum Teil einfach das Trading ausgesetzt haben und halt, weil sie halt ein kapitalistisch-kommunistisches Hybrid etwas sind, können die halt Marktregeln sehr gut außer Kraft setzen und jetzt holen halt die Leute rum, weil halt China sagt, bitte weniger Kredite, ihr Trottel, ihr macht Blasen. Venezuela geht's gut, weil das ist kein echter Sozialismus, das wurde bisher noch nie probiert und ja, der will halt die Verfassung ändern, weil die Leute protestieren und ich würde das begrüßen, wenn die Leute nicht immer versuchen, Stalin nachzueifern. Jein, also das Ding ist aber halt auch, dass ich will den Maduro nicht verteidigen, aber genauso wenig will ich die Leute, die in Venezuela in den letzten 20 Jahren Opposition gemacht haben, irgendwie an der Macht haben, weil das sind reine Marionetten der Amerikaner. Also da hat jeder Dreck am Stecken in diesem Kampf. Aber natürlich, der Maduro hat die Macht und er versucht, sie zu behalten. Und das finde ich genauso für den Arsch wie bei jedem, der irgendwie sich mit solchen Mitteln an die Macht klammert. Aber wie gesagt, die Opposition ist auch ein Haufen Scheiße. Das Problem ist halt, wenn die Supermärkte leer sind, dann gehen die Leute halt auch auf die Straße. Das sollte halt so ein Basismodikum sein. So, lass die Leute nicht hungern. So in Sachen ja. Staatskunst. Ja, das Problem ist es halt der Ölpreis. Den ging es ja super, solange der Ölpreis hoch war, aber das ist halt Monokultur sozusagen, ja. Als der Ölpreis gefallen ist und dann ist ja auch noch zur gleichen Zeit ungefähr der Chavez gestorben. Und seitdem geht es halt nur noch bergab. Und ja, die Giftgasangriffe. Also die Berichte über Giftgasangriffe häufen sich in Syrien, weil jetzt kommt der Sommer und schweres Kriegsgerät kann besser fahren und deswegen tut sich jetzt die westliche Presse dafür interessieren, dass man Sachen befrieden sollte mit Militär. Also ich weiß nicht, im Winter gab es die genauso. Weißt du, für mich ist es einfach merkwürdig, wenn du das verfolgst und eine Attacke, nichts kommt in den Medien und dann kommt plötzlich die Berichterstattung, ist das merkwürdig. Also Syrien ist, ich, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, der Danisch kommt mit ganz neuen Nachrichten. Das ist ein längerer Artikel von ihm, aber lesenswert. Was denn so das Beste, was er gesagt hat, warum das keine Wissenschaft ist? Ist mein Computer abgestürzt? Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt? Ich glaube, sie machen dieses hier. Das ist wahrscheinlich ziemlich gut. Ja. Ja, und das dem entspricht halt die Gender Studies nicht. Aber ich finde. Forschung ist die geistige Tätigkeit, mit dem die Ziele in methodischer, systematischer und nachprüfbarer Weise neue Erkenntnisse zu gewinnen. Ein wirrer Satz, aber trotzdem, ja. Mit dem Ziele, ja. Das. Mit dem Ziele, ach so rum, ja. Ja, oh. Ja gut, dann ist in den Quellen. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Antilopengang beim Free Dennis und alle inhaftierten Journalisten im Konzern. Ihr seid degeneriert. Und ihr seid eine Schande für die Republik. Alle, die ihr dort steht und die Leute, die auf der Bühne sind. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Was macht es überhaupt für einen Sinn? Guckt euch den Staat in der Türkei an und dann sagt mir, dass Deutschland scheiße ist, mit dem, wie in Deutschland Sachen gehandhabt werden. Ja, vor allen Dingen, ihr lebt doch schon in Deutschland. Gar nicht mal schlecht. Ja. Könnt eure Kackkunst machen, könnt sogar so einen Bullshit erzählen und trotzdem geht's weiter. sperrt euch keiner für ein. Ich will jetzt nicht alle Leute wie Abel, die da stehen, verurteilen. Weil, also grundsätzlich finde ich, auch wenn ich die Artikel von Yüksel nicht mag, finde ich Free Dennis die richtige Aktion, weil kein Journalist hat es verdient, für beschissene Artikel inhaftiert zu werden. Ne? Aber die Affen, also beschissene Show. Auch wenn mir Antilopengang glücklicherweise auch bis heute nie begegnet ist, das sind die Arschlöcher, die so eine Plattform, die eigentlich genau eine Feier von dem, was hier in Deutschland ist, sein sollte, nämlich Meinungsfreiheit und Pressefreiheit und dass nicht jemand hinterrücks verhaftet wird, weil er irgendwie was über den Steinmeier oder über die Merkel gesagt hat, sich da hinzustellen und dann da so eine Scheiße zu reden am Brandenburger Tor. Vielen Dank. Ja, ich finde es einfach in einem Kontext, jemand wird verhaftet und dann kommst du an und sagst, ja, der Stadt jetzt hier irgendwie doch ein bisschen Protest hingeschissen bekommt, ah, der Stadt ist furchtbar, ich bin eine antideutsche Bewegung, ich hab's drauf. Wer ist denn dieser Dennis? Dennis Yücel. Du Profi, lebst unter dem Stein, das ist ein Deutsch-Türke, der zwei Pässe hat, der verhaftet worden ist und dort festgehalten wird, weil er ein Akylenist ist. Ach doch, der war das, okay. Ja. Ich habe den Namen vorhin schon mal auf den angespielt. Und hier, wie kann ich Polizisten trauen, wenn überzeugte Neonazis in ihren Reihen nicht aus dem Dienst entfernt werden? Wie kann ich einen einzelnen Flüchtling anerkennen als Kriegsflüchtling, wenn es doch auch ein Terrorist sein könnte? Wie kann ich in Ruhe M&M's essen, wenn ich doch weiß, dass 10% von denen vergiftet sind? Also es ist halt einfach eine lächerliche Unterhöhlung vom Vertrauen in den Rechtsstaat. Also ja, NSU-Affäre, ja, ist scheiße, ja, aber einfach nur Verhältnisse. Keine Ahnung. Wie kann ich zur Arbeit gehen, wenn Frauen immer noch weniger Geld verdienen als Männer? Ja. Ja. No, warum verdiene ich nicht auch weniger Geld für weniger Arbeit? Unchecked Fake News gave rise to an evil empire in Star Wars. Ja, ja, definitiv. Wir haben unseren großartigen Journalisten zu wenig vertraut und deswegen so endet das dann. Es wäre lustig, wenn George Lucas sich dazu so äußern würde und sagen würde, nein, eigentlich nicht. So, nee, das ist Fake News. Der Artikel ist Fake News. Das ist doch ein Witz, oder? Nein, es ist ernst gemeint. Wie der Journalist in Star Wars? The Washington Post ist das hier. Ist doch kein Witz. Steht Democracy halt, Dies in Darkness. Das ist ein schöner Untertitel. Dies in Darkness. Ja, die sind Edgelords hier. Eigentlich heißt es nicht Dies, sondern Dies. Democracy Dies und Das in Dies Darkness. Das, hier und da und so. Können Sie das nochmal auf Deutsch sagen? Hate Speech. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mich schlafen lege und es dunkel wird, muss ich Angst um die Demokratie haben. Oder was? So ist das so. Ja, klar, ja. Es war einfach nur Washington Post, Buzzfeed-Niveau, hallo, wir kommen. Das ist intellektueller Ausverkauf von ehemaligen Zeitungen. Man kann es nur noch ehemalige Zeitungen. Star Wars is probably the number one problem. Ja, nicht, dass ganze Planeten von so einer Kanone zerstört werden können oder dass ganze Bevölkerungen versklavt werden vom Planeten, um Waffen zu bauen, nein. Vor allen Dingen, die wissen doch bei Star Wars alle, was das Problem mit dem ganzen Kram ist. Da gibt es doch nicht eine Szene, wo irgendwer sich irgendwelche Propaganda anguckt. Wenn ich das cool richtig verstanden habe, ist es doch jetzt auch bei den neuen, diesen Stormtroopers hier aus den neuen Filmen, die sind ja irgendwie schon als Kinder gekidnappt oder irgendwie so, wenn ich mich richtig erinnere. Es gibt in Star Wars effektiv keine Medien, an die ich mich erinnern könnte. Ja. Also, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, es gibt keine Motivation vom Empire oder, also zumindest in den Filmen nicht halt. Fake News is a deadly symptom of the media poor culture displayed in Star Wars. Das ist eine Fiktion, ihr Arschlöcher. Die hat Begrenzungen. Die ist keine komplette Simulation eines Universums, in dem alle Teile ineinander greifen. Das ist eine Fiktion, die uns nur den Ausschnitt zeigt, den der Drehbuch oder Buchautor oder wer auch immer uns zeigen will. Den Rest können wir uns denken. Ja, können wir machen. Wir können das auch interpretieren. Aber wir können daraus keinen politischen Aufsatz destillieren, der uns dann sagt, so und so ist es. Oh, das ist doch ein langer Artikel hier. Das ist der ganze Artikel hier. Es ist halt Propaganda untersten Niveaus. Du nimmst halt eine fiktive Story und sagst, guck mal, der klare Bösewicht, der ist auch mein Bösewicht in der Realität. Ja, aber das ist ja auch dieses... Also, das ist dieses Problem, dass die jungen Leute heute anscheinend nur noch mit Harry Potter und Star Wars irgendwie so richtig in den Ofen vorgelockt werden können. Und deswegen muss man Politik jetzt auch auf so ein kindisches Niveau runterbrechen. Nicht, dass ich irgendwie... Wenn jemand Star Wars und Harry Potter braucht, um zu erkennen, wer der Bösewicht in der Politik ist, dann will ich gar nicht, dass diese Menschen am demokratischen Prozess überhaupt beteiligt werden. Was viel mehr Sinn machen würde, ist, wenn sie sagen würden, hier, Gleichheit, ne? Die sind ja alle gleich hier, die Typen. Gleichheit hat dazu geführt, dass Die Stormtroopers, die sind ja für Diversität. Jeder hat eine Maske auf, damit man den individuellen Background nicht sieht. Und damit haben sie das der Diversity-Utopia geschaffen, weil jetzt nicht mehr deine Herkunft zählt, sondern nur noch dein Sturmhelm. Weißt du? Schön gesagt. Eigentlich ist es Social Justice-Paradies. Das ist wunderschön, ja. Ja, und die haben sogar eine Frau als Anführerin. Jetzt kommt Deutschland. Das haben wir leider verpasst. Kultur. Ja, das haben wir leider verpasst. Der Mösenmonat war schon im März. Hätten wir das gewusst, ja. Es war Mösenmonat März. Und wir waren nicht dabei. Ja, auch in den USA ist die Möse wieder politisch. Frau im Vagina-Kostüm bei einer Protestaktion. Finde ich schon mal ein saugeile Bild und Schrift. Ja, voll politisch. Ja. Also ich würde da mal einen Änderungsantrag einreichen. Ah. Das ist jetzt schon 10 Jahre lang, gibt es die Veranstaltung Mösenmonat März, ja. Und die ist aufklärerisch, künstlerisch und politisch und nicht zuletzt lustvoll. Ist auch sehr lustig, dass sie von allen Möglichkeiten jetzt hier den South Park-Film als erstes einbauen, weil South Park ja dafür bekannt ist, dass solche Cringe-Geschichten wie der Mösenmonat März irgendwie bei denen ganz hoch im Kurs stehen. Ja. Naja, aber also die Berliner Sexaktivistin und Linguistin Laura Merich veranstaltet jetzt schon seit 10 Jahren den Mösenmonat März in ihrer Wohnung. Also ich finde es schon cool, dass wir jetzt inzwischen schon mit öffentlich-rechtlichen Geld über irgendwelche Tanten berichten, die halt in ihrer Wohnung irgendwie Vibrator-Partys machen. Aber gut. Ja. Das wird über mein Dirty Hobby gelivestreamt. Der Mösenmonat März. Ja, und das war, weil den Leuten der Frauenmonat zu kämpferisch war und die brauchen einfach auch ein bisschen Sex dabei. Und dann gab es hier dieses MoMA, da gab es Riesenschlangen von dem Museum. Und dann haben wir gedacht, MoMA müsste eigentlich Mömo heißen und wir sollten ein Museum daraus machen und die Schätze, die den meisten gar nicht bekannt sind, ausstellen. Die generiert, sag ich dazu nur. Ich darf doch jeder machen, wir lachen nur einfach drüber. Scroll mal ein bisschen weiter, weil da kommen dann so meine Lieblingssachen, wie das französische Künstlerkollektiv, das hunderte Meter große Klitorisse in Kornfelder gemäht hat hier. Und dann, am geilsten finde ich dann den Vergleich, jetzt bist du schon vorbei, den Vergleich irgendwie, das sei wie Stonehenge, also wenn man große Klitorisse in Kornfeldern mäht. Are we going to play Stonehenge? Es hat sich die jungen Mädchen wissen gar nicht, dass sie so ein tolles Organ haben und haben gedacht so, think big, think clit, think positive. Das ist großartig. Es ist einfach nur noch degeneriert, Alter. Was ist das? Ich meine, Alter. Stell dich einfach. Wir haben an jeder Außengrenze der EU brennt alles. Wir haben Scheißdrecks Klimawandel. Die Welt ist am Untergehen und think big, think lit, think positive. Stell dich einfach vor. Frauenwahlrecht war ein Fehler, ich sag's euch. Stell dich einfach vor, wie Freud darauf reagieren würde, wenn er das sehen würde. Ja. Nein, ohne Spaß, Alter. Geschlechtsfixierung hoch 10, Alter. Oh mein Gott. Oder die polnische Künstlerin, die Puppen designt, die in der Tradition des rituellen Entblößens der Vulva, um Dämonen zu vertreiben oder Göttinnen zu ehren, stehen. Ja. Ja. Das ist Kunst, wie wir sie eigentlich mehr brauchen, finde ich. Ja? Noch mehr, damit die Leute sehen, wie bekloppt Leute werden, wenn sie sich nur mit einer Sache beschäftigen. Ja, schon. Ich meine, es geht ja darum, dass man Leute zeigt, die marginalisiert sind, ja. Und Leute, die einen Dachschaden haben, sind halt in der Minderheit. Nobody knows you. So habe ich das noch nie gesehen. Das ist echt. Vielleicht sollten sie einfach noch den Muschi-Monat Mai einführen, damit sie noch einen Monat mehr haben. Mushima, weißt du? Mushinimu. Keine Ahnung. Sie machen dieses Jahr auch ein Dampfbad, haben sie auch gemacht. Wenn du dich wunderst, warum es den Gender Pay Gap gibt, das ist der Grund. Ihr habt es verdient, ohne Spaß. Die Kuh macht Mut. Schämt euch mal für euer Geschlecht, ohne Spaß. Das ist alter Schwede. Die Kuh macht Mu, die Feministin sagt Mu. Ja. Idee. Das ist alles ganz filigran und schön gemacht. So dann unterschiedliche Lippenlängen und dann nochmal mit Haaren dran, dann nochmal Plüschhaare dran, mal anders. Digga, ich verstehe. Und dadurch kriegen die Leute dann mit, ich verstehe das. Ganz nicht. Anders aus. Und das ist zum Beispiel was Großartiges, über die Schiene dann auch Aufklärung zu machen. Vor allem in Ländern, in denen das sonst so nicht möglich ist. Ich verstehe das so nicht. Ich würde euch gerne in den Irak schicken. Bitte. Leute, Feministen regen sich darüber auf, dass jetzt Sexpuppen gemacht werden, die so roboterartig sind und eigentlich dann damit Männer dann Befriedigung finden können. Aber so sehen die da keine Parallele vielleicht, dass der Grund, warum Leute da an Frauen verzweifeln, ist halt, weil die sich sowas anschauen. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass ich da, wenn ich mir sowas anschaue, schon ein bisschen innerlich sterbe. Ja, so. Ich meine, stell dir vor, Männer würden das machen, okay? Ihren Schwanz feiern. So. Das ist einfach eine wunderbare Idee, wie Frauen oder auch Personen sich ihrer Vulva wieder annähern können. Frauen, aber auch Personen. Ne? Entdecke die Vulva in dir. Ich bin Trans-Vulvavist. Kann ich die nicht einfach verklagen? Ich habe anstatt einem dritten Auge, habe ich da oben eine Vulva. Das sage ich also ja. Warte mal, du bist gerade über diesen einen Tweet darüber nochmal ein ganz kleines Stück hoch, das fand ich auch sehr schön. Hier, der wunderbare Freudensalon voll Clitoral Awareness, der jeden Freitag stattfindet. Ne? Clitoral Awareness. Da siehst du seine Frau auf der Straße. Haben Sie gewusst, dass Sie eine Klitoris haben? Darf ich die mal anfassen, nur um sicher zu gehen? Ja, für den Weltfrieden. Ja. Eigentlich hat Trump ja mit seinem Grabber bei der Pussy eigentlich schon Clitoral Awareness betrieben. Also kommt, Leute. Sometimes you just have to grab a life by the pussy. So. Ja, ja. They just let you do it. It's like super easy. Gott. Oh, niemand hat das Recht, über die Fotze einer Frau zu reden, außer der Feministin. Das ist alles. Das ist alles. Weißt du? So, es ist einfach so schlimm. Es ist so, so schlimm. Da kommt einfach nichts bei rum. So, ja, gut, du hast eine Klitoris. Cool. Was jetzt? Also, du willst die feiern. Ja, cool. Warum feierst du nicht irgendwie deine Haarfarbe, deine Augenfarbe, deine Körpergröße? So, was soll der Scheiß? Alter. Dieses Jahr freue ich mich vor allem auf die Mösendampfbäder am 24. März, weil das was ist, was viele noch nicht kennen. Und wir haben ja jedes Jahr was dabei, was ein bisschen neu ist oder wo sich Leute noch mal was ausgedacht. Ja, irgend so eine fucking Pilzinfektion, Alter. So was, wo ich denke, boah, das ist so schön. Dann sitzen wir bei den Schüsseln, die mit Kräutern so einen guten Geruch. Nee, wir sitzen dann wie früher die Priesterinnen über dem Spalt und orakeln dann. Da freue ich mich total drauf. Ja, cool. Und dann mit dem Spiegel noch die eigene Klitoris beschauen. So, wow. Muss das alles in einem fucking Kreis sein und warum muss darüber geschrieben werden? Meine Fresse. Sagt nein zu Drogen. Bitte werdet so nicht. Was immer ihr tut. Wenn ihr auf so eine Veranstaltung geht, müsst ihr euch fragen, was habe ich gemacht in meinem Leben? Macht auf Deutschlandradio Kultur. Deutschlandradio Kultur. Nein, Deutschlandfunkkultur. Bitte nicht Deutschlandradio Kultur und Deutschlandfunkkultur. Nee, das ist doch das Gleiche, oder? Die haben so einen Namen geändert, oder nicht? Echt? Ich glaube schon, ja. Alter. Okay, gut. Kann sein. Ich finde das gut. Das sollten wir fördern. Ich fände, dass wir das mit 100 Millionen Euro fördern sollen. Spalt und Orakel. Das Orakel von Delphi hat da auch eine ganz andere Bedeutung jetzt, ne? Wenn sie ihren Spalt über den Spalt halten, oder was? Schüsseln mit Kräutern. Oh, so ein bisschen Gras rein, das passt dann schon. Das habe ich gelesen. Wer hat Angst vor George Soros? Oh. Also ich muss ja sagen, zu George Soros, also auf der einen Seite wird er entweder klein geredet in seinem Einfluss, auf der anderen Seite wird er groß geredet. Bei Bill Gates kann man das wahrnehmen, dass sein Einfluss auf die WHO ziemlich krass ist. Und wenn man dann zu George Soros sagt, der tut einen Haufen linken Kram finanzieren und manche Leute finden linken Kram halt nicht so toll, dann heißt es, oh mein Gott, das ist jetzt Panikmache und Verschwörungstheorie. Ja, deswegen hat die Tagesschau ja ihre Faktenfinder geschickt, damit wir endlich rausfinden, ob da was dran ist. Vor allem auch eine Menge postmodernen Kram. Ne? Also. Das Ding ist halt so, weißt du, wenn du dann von Hardcore-Verschwörungstheoretikern die Anschuldigungen übernimmst und die überprüfst, dann kommst du ja natürlich nicht irgendwo an, wo du dann sagen kannst, das ist ein merkwürdiger Einfluss. Aber also Korrektiv kriegt ihr auch von Soros Geld. Also weißt du, du kannst nicht sagen, dass da ein Milliardär, der andauernd Geld ausgibt, dass der keinen Einfluss auf nichts hat. Also, er macht das nur, weil er so ein guter Mensch ist. Und natürlich in den Programmen selber kannst du auch nicht sagen, ja, tut dann seine Unterschrift runtergeben und ohne seine Unterschrift finden die Programme nicht statt. Ich will ihn weder hoch noch runter jubeln. Aber das, was die Tagesschau gemacht hat, ist einfach nur so ein bisschen peinlich. So, Leute, Milliardär hat durchaus Einfluss, der ist jetzt auch nicht überzubewerten, aber küsst ihm mal nicht so arg den Arsch. Das ist ekelhaft. Ihr macht euch lächerlich. Also, sorry. Das Ideal der offenen Gesellschaft. Ja, ich fand das schon relativ objektiv, was die so geschrieben haben, aber was hat das mit Faktenfinden zu tun? Ja, eben. Also, ich bin nach dem Artikel genauso schlau wie vorher. Also, es könnte sein, aber es könnte auch nicht sein. Und also, er gibt Geld aus und er hat auch irgendwie hier und da, aber ja. In Armenien zum Beispiel spricht ein Experte angesichts von festgefügten Verbindungen zwischen Gebern und Nehmern von einer Mafia im NGO-Sektor. In Armenien. Ja, und Georgien. Halt überall, wo du Ort brauchst. Ich sehe in Deutschland auch ein knallhart festgefügtes Verhältnis zwischen Gebern und Nehmern. Kann man da auch von einer Mafia im NGO-Sektor sprechen? Würde ich schon tun, ja. Also das Ding ist halt, wenn ich mir Ukraine angucke und man dort einen Haufen Geld in NGOs reinsteckt und dann das irgendwie sich in einen Bürgerkrieg entlädt, dann ist es halt, weißt du, schon wilde Tätigkeit und so, armen Organisationen ein bisschen Geld spenden, aber wenn du damit den sozialen Frieden halt vielleicht ohne das selber zu wollen irgendwie zerstören tust, ist es halt auch ein bisschen kacke. Also das ist so, also ich will ihnen da weder was vorwerfen noch ihn kleinreden, aber so ein bisschen so ein Geschmäckle hat es schon. Also, so, keine Ahnung. Open Society Foundation, es gibt uns Geld. Dann reden wir gut über euch. Viel Geld. Keine ideologischen Vorgaben durch Spender. Bei Bill Gates ist natürlich die Angst da, dass er die WHO beherrscht. Bei Soros ist es völlig unbegründet. Ja, wenn du Millionenbeträge in kleinen Ländern, wo eine Million viel Euro ist, wenn du dort das in einer Zivilgesellschaft, in NWO steckst, dann ist es unbedenklich. Aber wenn die WHO mehrere Milliarden von Gates bekommt, dann ist es A-okay. Wenn du internationale NGO-Netzwerke aufbaust, dann ist das ungefährlich. Aber WHO-Geld geben, das ist gefährlich. Dann müssen wir differenziert das uns angucken. Na, hier ist schon wieder der Mörser hier. Den hatten wir eben auch schon in der Meme-Abteilung. Der ist natürlich böse, weil der unterstützt Trump. Warum kann der nicht wie Soros auch den Frieden auf der Welt? Ja, vor allen Dingen, ne, was der gemacht hat, genau. Der hat nach Recherchen des Magazins maßgeblich zum Wahlsieg beigetragen. Aber bei Soros ist das ungefährlich und bei dem anderen, bei Mercer, da ist das gefährlich. Aus ja. Gründen, die sich nur Tagesschau-Mitarbeiter aus dem Arschloch herausziehen. Der hat diese können. Memes, die gefährlichen, die mit dem Frosch und so. Ja. Die hätten auch schreiben können, George Soros, einer von den Guten. Jetzt wisst ihr es. Ja, und da hat Slate irgendwie anscheinend einen kleinen Hänger gehabt. Also, ich weiß nicht, ob das lustig sein sollte oder zynisch oder so, aber eigentlich sollte eine Publikation, die sowas schreibt, in Amerika in Stücke gerissen werden. Das ist aber nicht passiert. The liberal Jew destroying America. So weit kommt das, wenn man seine komischen Fantasien in Headlines. Oh je. Oh Gott. Ja, Abel, du hast heute schon mal über Degeneration geredet. Ja, ja. Wir kommen jetzt am absoluten Tiefpunkt, was das angeht, für heute an. Feminism ist ein 96-seitiges Softcover, das man pre-ordern kann und man kriegt auch das PDF und darin befinden sich Rollenspiele. Da war ich als Rollenspieler 34 Mini-RPGs für $9.99. Hört sich super an, oder? Also, und hier, Solanum, du bist ja auch so ein Rollenspieler, hört sich doch klasse an, oder? 34 different Nano-Games. Ja. War ich schon drauf. Game hört sich nicht so toll an, ehrlich gesagt. Da war ich schon drauf und dran zu bestellen, aber dann habe ich weiter runter gescrollt. Also, ich scroll am besten mal ganz runter, da ist so eine Liste der Spiele. Da können wir schon mal uns anschauen, was da für Spiele drin sind und ein oder zwei gucken wir uns dann gleich hier auch nochmal näher an. So, Mom, I made the sex tape. Ja, lass uns erstmal hier die Liste unten angucken. Ja, also das... Also das erste ist A Game About a Date Gone Wrong and a Rant About the Orgasm Gap. Anybody? Take us? Möchte es jemand spielen? Ja. Ich will ein Spiel spielen über ein schiefgegangenes Date und dann danach über den Orgasmus Gap sich aufregen, weil Frauen haben, ich habe das extra nachgeguckt, Frauen haben viel weniger Orgasmen als Männer und deshalb gibt es da einen Gap und der muss auch irgendwie, kennen wir ja. Ich dachte, der Orgasm Gap ist einfach nur die Ritze. Naja. Flirt, das nächste Spiel, ist ein Versuch, das Spiel zu dekonstruieren, das fast jeder spielt. Das Spiel von Hookups, Crushes und Scoring. Spin the Goddesses, a kissing game of lesbian witches. Okay. Wir sehen langsam, in welche Richtung das geht. Jetzt die nächsten sind nicht so interessant für die Beschreibung, aber hier Tropes vs. Women, da dachte ich mir, das kennst du doch. Explore well-known movie clichés and tropes about women in a fun and not too serious way. Warum glaube ich denen bloß kein Wort? Oder hier Lipstick. Sophia zögert und denkt darüber nach, ob sie einen Lippenstift tragen soll auf einer TV-Debatte über Feminismus. Wir haben ja immer noch Spiele vor uns. Da müsst ihr immer dran denken. Das sollen Spiele sein, die Leuten auch irgendwie... Nee, Spaß müssen sie ja nicht machen. Die haben sich endlich vom Spaßbegriff gelöst. Ja, ist endlich soweit. Ja. Ja. Spaß ist ein soziales Konstrukt. Hier, so Mom, I made this sex tape. Different generations of feminists argue it out about sex porn and what the main point of feminism really is. Ja. Ich würde gern das finanzieren und unterstützen. Was ich finde das gut. Endlich empowerte Frauen. A free-from scenario about intersectional feminism, interactions between women and nail salons. A woman flight attendant performs emotional labor to serve... Wo war's? Jetzt hast du mich gerade rausgebracht. Alles war oben drüber. Also die arme Stewardess muss emotional, also gefühlsmäßige Arbeit verrichten, um drei verschiedene männliche Passagiere irgendwie, keine Ahnung, zu befriedigen, was auch immer. Ja. Also das sind Spiele, da soll man sich also in diese, also das sind Rollenspiele angeblich. Also viel weiter kann man einen Begriff nicht mehr pervertieren als mit der Scheiße, ganz ehrlich. Jetzt scroll bitte mal hoch, da ist nämlich ein Spiel, ich glaube, es heißt Flash, das ist eine relativ kurze Regel, kann man mal sehen, was sich die Leute so überlegen. Das Lustige ist, es ist auch noch auf einer, nee, weiter hoch, da ist noch weiter da. Da sind dann diese Beispiele hier, genau, Flash. Also, Flash ist ein physisches Game über die Objektifikation von Frauen. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, fängt man damit an, dass man irgendwie... geh mal hier auf Play, genau, daneben. Man schreibt sich gegenseitig so Zuschreibungen auf die einzelnen Körperteile. Yeah. Players should take turns writing identity markers, values and characteristics on their own body with non-toxic water-soluble ink. Warum non-toxic und wasserlöslich, ich komme gleich noch. Und während man das draufschreibt, erzählen die Spieler, warum das ein Aspekt ihrer Persönlichkeit ist, was sie da gerade auf ihren Körper geschrieben haben. Das wiederholt man so lange, bis niemand mehr was auf seinen Körper schreiben möchte oder man keinen Platz mehr auf seinem Körper hat. Okay, nach diesem Prozess gehen die Leute in die Gesellschaft und dann werden die reduziert und die Spieler fangen dann an, sich gegenseitig die Worte von den Körpern zu lecken, während sie erklären, warum diese Charakteristik nicht wichtig ist. Und am Ende, wenn man sich alle Wörter gegenseitig vom Körper geleckt hat, ist das Spiel zu Ende. Und alle Personen haben dann alles verloren, dass sie zu irgendwas außer einem Körper macht. Fleisch. Dann soll man einen Moment darüber verweilen und nachdenken über diesen Verlust der Identität. Ja. Soll ein Rollenspiel also, sein, verfickt nochmal. Also das ist halt echt schon so Level New Age Erleuchtungskram. So, weißt, da könntest du auch sagen, und dann nehmen die bösen Waldgeister den Fluch von deinem Körperteil. Du könntest es genauso machen. Das hat religiöse Züge. Also ganz ehrlich, solange es in Gruppensex endet, habe ich damit überhaupt kein Problem. Keine Ahnung. Ich mehr macht den Degenerieren. Ich weiß nicht. Ich komme am Ende meiner Empörung an. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Nur so, das sind Leute, die in der Stadt wohnen und zu viel koksen. Oder ich weiß nicht. Das hört sich aus. Gehungert muss denn Solanum sein, dass er mit Leuten Gruppensex haben will, die dieses Spiel freiwillig spielen. Nicht haben, nur sehen. ich sag nur, no more words left. Finally, there are no more words left and the game ends. In diesem Sinne. Weiter zum nächsten. Das war von Evil. Hat sie irgendwie so einen Vergleich mit dieser Statistik hier, glaube ich. Ja, da hat der WDR es auf eine Frage eingegangen. Also, wir brauchen das Video nicht schauen, das ist eh langweilig. Aber die haben sich mal dann mit der Zuschauerfrage befasst, so nach dem Motto, wer zündet denn die ganzen Flüchtlingsheime an? Und dann hat der Typ tatsächlich festgestellt, dass es halt kaum Informationen darüber gibt, warum Flüchtlingsheime brennen. Und dann hat man herausgefunden, wo er selber geschockt war, der Journalist, dass ja die meisten Brände in Flüchtlingsheimen einfach Hausbrände sind, wo jemand Herdplatte nicht ausmacht und dann Sachen abkokelt. Und da gibt es halt einen Feuersicherheitsexperten-Heini, der halt für Versicherung und für halt ingenieursmäßig Leuten hilft, Sachen nicht so oft abzufackeln. Und der hat halt Statistik aufgestellt und er meint halt, ja, in der Regel ist es halt so, dass man durch Unachtsamkeit einen Brand auslöst. Und dann kommen Dritte. Und Bewohner, die das selber aus Gründen anzünden, gibt es auch noch relativ häufig. Und man weiß aber nicht ganz genau, inwieweit jetzt unbekannt oder Bewohner selber wirklich mit dem aktiven Willen, das Ding zu zerstören, an irgendwas schuld sind. Aber generell, der überwiegende Anteil wird durch Unfälle verursacht. Und in den Medien kommt es aber halt schon durchaus immer so rüber, als ob jedes einzelne Flüchtlingsheim irgendwelche Rechtsradikalen sind. Und ich finde einfach die Statistik einfach mal interessant, dass sich da tatsächlich jemand mal drum bemüht, das direkt aufzuschlüsseln. Also, so finde ich nicht schlecht. Also. Ja. Ja, das können wir auch nochmal kurz zeigen, dass es irgendwie diese Woche rumgegangen hier, dieses tolle Online-Quiz. Allein für die künstlerische Gestaltung gehören die Leute schon meiner Meinung nach aus dem Internet verjagt, aber gut. Ja, vor allen Dingen. Oh, ich muss mir diesen Ton ausmachen, das ist ja furchtbar. Habt ihr gerade nicht gehört, aber war grauenvoll. Ja, ja, so Flash, ne, wie man das halt irgendwie in den frühen Nullerjahren irgendwie gemacht hat, wenn man eine Animation auf einer Webseite haben wollte. Also, ja, das nächste mache ich euch hier. Ich habe ja schon unsere Affen hier neu gemacht und unsere Sterne. Ja, die sehen sexy aus. Ja, und das ist dann hier dieses komische, ich sag mal irgendwie, so, das ist jetzt mein Name. Und ich bin eine Frau. Ja, das war's mit den Zusatzinformationen. Da gibt es noch so Einblendungen, die dir noch irgendwie erzählen, was irgendwie der Fall ist. Ich habe richtig gefunden, dass Meinungsfreiheit ist. Einkaufsfreiheit. Aber das Recht auf Meinungsfreiheit darf nicht missbraucht werden. Ne? Die Menschenwürde missachten. Das ist von ClickSafe. Das sind ja die, die auch fürs Land NRW diese Broschüre gemacht haben, wo da irgendwas mit GEMA-Gate drinsteht. Was bedeutet der Begriff Hate Speech? Ich finde ja das Design echt geil. Also, da haben sie sich echt was einfallen lassen. Grü digital. Oh. Wieso tut man eigentlich den Begriff Hate Speech einführen und nicht Hassrede? Ja. Keine Ahnung. Aber ich glaube, die Fragen sind auch ein bisschen anders. Letztes Mal haben sie mich das, glaube ich, nicht gefragt. Der Netiquette. Doch, das haben sie mich auch gefragt. Okay. Und das dürfen dann Kinder im Unterricht spielen. Und dann heißt es, die Digitalität erreicht endlich die Schule. Darauf die komplette Antwort in Großbuchstaben zu schreiben. Ansonsten versteht der Hater nicht, dass du es ernst meinst. Klick A, bitte. Nee, warte, auf die Angabe deiner vollständigen Adresse und Telefonnummer. Alles andere wäre feige. Alter Schwede. Achte auf dich selbst. Ja, das ist so das gleiche Niveau halt, wie ich gucke ja nicht viel Fernsehen, aber ich gucke Formel 1 und wenn auf RTL dann irgendwie dann diese Autogewinnfrage kommt, dann sind das auch mal so Fragen. Wer hat schon ganz viele Grand Prix gewonnen? Sebastian Vettel oder Rex Gildo? Ja, das ist ja, damit du die 50 Cent SMS abschickst. Ja, natürlich, aber hier kriegen die ja noch nicht mal 50 Cent, aber die Fragen sind genauso scheiße. Weißt du, da kommen so Fragen wie, wo gehört das Baby hin? In den Backofen, in die Wiege? Schicken Sie jetzt die SMS. Also ich würde auch nicht sagen, dass B eine ganz gute Antwort ist, aber irgendwie glaube ich, dass sie die nicht haben wollen. Ich finde C eigentlich noch besser. Alter, die. Mit einem weiteren Ass-Kommentar, ja. Mehr. Guck mal, die Tante macht Druck. Siehst du, wie die mit ihrem Fuß schon so. Ja, genau, so ein bisschen aggressiv, ja. Passiv-aggressiv. Also, ich muss ja schon ganz ehrlich sagen, dass, also, ne, wie sollte man als Betroffener reagieren? Auf jeden Fall ernst nehmen, auf jeden Fall den Plattform, auf jeden Fall hier melden und um Entfernung bitten. Warum sollte mir ein dummer Kommentar überhaupt die Zeit wert sein, da was zu machen? Ja, genau. Du musst dir auch im Internet nicht einfach alles so gefallen lassen, ne? Also sorg dafür, dass andere Leute sich bitte nicht mehr äußern können, ja? Ist ja wohl das Geringste. Und je mehr Menschen das melden, desto weniger Hass findet statt. Ist das nicht schön? Die Welt wird so viel besser. Du musst nur einfach mehr denunzieren und dich über alles aufregen. Zudem haben Rassisten und Menschenfeinde so nicht das Gefühl, im Sinne der schweigenden Mehrheit zu handeln. Rassisten und Menschenfeinde, wie auch immer man die definieren will. Toll, ne? Der ClickSafe kriegt, glaube ich, also die sind auf jeden Fall in der von Twitter im Trust and Safety Council. Ich weiß jetzt nicht, ob die auch über die Demokratie leben irgendwas kriegen, aber ich glaube schon. Irgendeine von die kriegen die bestimmt irgendwie 60.000 Euro, damit sie das Spiel herstellen. Auf so. Welchen Webseiten können Sie sich kostenlos Hilfe holen? Den. Wisst ihr, dass in Deutschland Spam verboten ist? Und wir kriegen Bam. trotzdem Spam, ja. Das Versenden von Also nur mal Spam gegen ist irgendwie Kummer und so, das ist bestimmt alles. Das ist Spam. bestimmt alles von ClickSafe selber, diese Dinger. ClickSafe hört sich halt schon an wie so eine Chill-Seite. Ganz genau. Schau dir unsere Internetseiten an. Jetzt bin ich auf dem Dach hier. Was ich da mache, weiß ich auch nicht. Ist aber nicht safe, wenn du da oben klickst, runterfällst. Aber was sie sich bei dem Hintergrund ausgedacht haben, würde ich auch gerne wissen. Warum sollte ich auf dem Dach stehen? Ja, Warum jetzt sollte machen ich wir mir noch. eine Satellitenschüssel von ClickSafe kaufen? Jetzt machen wir noch Werbung für Leute, die mit YouTube Geld verdienen. Ist ja auch gut, ne? Mit YouTube Geld verdienen und auch mit Product Placement Geld verdienen. UGH. Beleidigen kann ich auch. C. Ich Der römische, aber C. ja, mach C, klick mal C an. Mach mal. Komm schon. Trau dich mal was. Wir versauen unseren Perfect Record noch im Alles letzten klar. Meter. Oh, da ist sie aber sauer. Jetzt habe ich wie Assist-Mann geoutet. Nein, richtig wäre genau hinsehen Ja, gewesen. denn Hate Speech Ja. ist manchmal schwer zu erkennen, aber ich soll das alles melden, ja. Und Er kann manchmal sich ja alles überholt haben. ist es ganz eindeutig, die Grenzen des deutschen Rechts sind vollkommen klar. Da gibt es überhaupt gar keine Probleme, ne? Und Hate Speech ist manchmal schwer zu erkennen, ja. Und ich soll alles melden, vorsichtshalber. Und Also, es tarnt warum sich als sollte Hate Ironie in Speech Klammern schwer zu... lacht. Also, warum sollte das schwer sein zu erkennen? Also, ich muss danach, das meine ich mit Paranoia-Förderung. Der hat den Kommentar gemacht. Denk so lange über ihn nach, bis du Hass in ihm erkennst. Dann verfolge diesen Bürger. Weißt du, keine Ahnung. Das ist, die Leute zur Paranoia erziehen. Kannst du dir noch ein Zertifikat selber ausdrucken, ja? Was kannst du denn hinhängen, damit die anderen Heimkinder wissen, dass du ein Idiot bist? Oh Mann, ey. Zerstörer statt Erlöser. Eklat um Xavier Naidoo. In einem rechtspopulistischen neuen Song kritisiert der Mannheimer Sänger Xavier Naidoo Politiker und die Presse als Marionetten. Die Erregung über seine kruden Texte zeigt jedoch, einer der perfidesten Puppenspieler ist er selber. Um ganz ehrlich zu sein, Leute, wenn ihr euch die Crew und die Leute um Xavier Naidoo anguckt und ihr ihm dann Rechtspopulismus unterstellt, dann zeigt ihr mir nur, dass ihr verdammt hörige Mediennutten seid, die den Etablierten den Arsch küssen. Weil Also, lächerlicher geht's kaum noch. ich finde Also, den ziemlich grauenhaft, den Naidu. Und ich finde die Musik für einen Arsch. ich mag das auch Aber nicht, aber halt. dieses übertriebene Xavier Naidoo führt die Rechtspopulisten an und ist rechtsradikal. Ja, auf jeden Fall bestimmt. Natürlich, Und pa Paranoia. auch hier gleich, also was ich am härtesten finde, dass sie gleich im ersten Absatz antisemitische Untertöne irgendwie diagnostizieren. Ich habe mir dann den Text angeguckt und ich habe keine antisemitischen Untertöne gefunden, aber weiter unten erklärt mich das Ganze dann auf, dass das Bild von den Marionetten sei halt ganz klar auf die jüdisch-amerikanische Weltgeldverschwörung und so gemünzt. Also komisch. es steht noch irgendwo in dem Lied, steht noch irgendwie, wenn du von Babylons Nabelschnur getrennt wirst, das nennt dann auch noch jemand antisemitisch, obwohl ich halt dann ist halt auch Reggae antisemitisch, weil die ja auch des Öfteren von Babylon reden und so. Es ist halt einfach nur paranoid. Also weißt du, ja, der redet von großen Interessen etc. etc., aber das ist nicht latent antisemitisch. Ich meine, Frankreich-Wahl, gab es da die Leaks, dass der CIA auf die Wahl in Frankreich angesetzt worden ist, damit Le Pen nicht gewinnen soll. Also weißt du, so ein bisschen was an großen Interessen und Marionetten ist dran. Nicht allzu viel, nicht so viel, wie es in so Videos suggeriert wird, aber so ein bisschen was ist doch schon dran, Jungs. So einfach nur so ein, so sagen, so, ja, es ist einfach lächerlich. Ich, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, was ich da noch mir denken soll, wenn dann der Böhmermann sagt, Hurensöhne Mannheims. Das ist einfach ja, nur. Und vor allem irgendwo in dem Artikel wird dann auch gesagt, das wären umstürzlerische, staatsfeindliche Texte. Fakt nochmal, ich meine, macht kaputt, was euch kaputt macht, von Tonsteine Scherben oder selbst so unschuldige Sachen wie Christa Burke, Revolution, da kommen auch Sachen vor, wo ich dann sagen kann, oh mein Gott, er redet hier von Kanonen und er will eine Revolution. Christa Burke, der Nazi oder was? Oder Rio Reiser ist ein Antisemit, weil er am Ende, der Text ist hier, Maschinen laufen, irgendwie Panzer laufen, für wen? Ja, für wen ist doch ganz klar, für die jüdisch-amerikanische Weltverschwörung. Tonsteine scherben, elende Antisemiten. Also Britney Spears mit Oops, I Did It Again, sie meinte damit in Wirklichkeit für Hitler zu wählen. Also wirklich, ich, auf jeden Fall. Weißt du, das ist so, wo ich bei den Medien mir einfach nur noch denke, seid ihr verzweifelt, wisst ihr nicht mehr, wie ihr im Gespräch bleiben sollt? Glaubt ihr, dass mit so einem Rotz irgendjemand für Politik begeistert wird? So, was denkt ihr, was ihr so macht? So, habt ihr was mit der Realität zu tun? So Gehirn. Das. Vorhanden, ja, nein, weißt du. Ist das Äquivalent von dieser Yellow Press, die halt beim Supermarkt rumliegt, wo dann irgendwie, ja, was weiß ich, Peter Maffay, jetzt doch Herzinfarkt oder Prinzessin irgendwer, ja, ihr Liebesglück zerbricht, sowas ist das. Die Qualität von Artikeln im Spiegel sind das, was die Demokratie gefährdet. Denk mal darüber nach. Also, weißt du, dieses Low-Quality, einfach Dreck, der hingerotzt wird. Die Jugend gestaltet mit, meine Damen und Herren. Die Jugend gestaltet mit bei den Jugendpolitiktagen. Und die schauen wir uns jetzt mal kurz an. Ob Manuela... Gute Politik für Jugendliche können wir nur machen, wenn Jugendliche selber mitsprechen können, mitbeteiligt werden. Und deshalb sind diese Jugendpolitiktage so wichtig. Hier kommen 450 junge Menschen aus ganz Deutschland und diskutieren mit uns darüber, wie wir die Gegenwart, aber vor allem ihre Zukunft gestalten wollen. Wir müssen für unsere Rechte einstehen, wir müssen für sie kämpfen und uns einfach selber engagieren. Wenn wir das immer anderen abgeben, dann können wir nicht selber die Ziele vielleicht erreichen, die wir wirklich erreichen wollen. Und deswegen ist es wichtig, dass jede von uns sich engagiert und selber mit. Das ist ganz wichtig, ja. Ihr dürft noch nicht wählen, aber engagiert euch, arbeitet mit. Anpackt. Es ist überhaupt gar nicht so, wie immer behauptet wird, dass sich Jugendliche nicht interessieren. Im Gegenteil, die Jugend von heute ist sehr politisch. Sie will sich einsetzen für Werte, die ich auch wichtig finde. Ja, da haben wir auch Werte, die Frau Schwesig auch wichtig findet, eingeblendet. Und natürlich muss man eine Muslima zeigen, ne? Ja. Für Chancengleichheit, für Frieden und Freiheit. Und deshalb bin ich einfach gespannt, was geben Sie für konkrete Anregungen und möchte davon dann natürlich auch viel umsetzen. Es ist gar nicht verwunderlich, dass natürlich neue Perspektiven vor allen Dingen dort entstehen, wo junge Menschen sind, wo junge Leute neue Perspektiven auf bestimmte Dinge haben. Und das ist super Aussage. Die haben total viel Input und so, aber wir sagen mal nicht welchen, weil im Endeffekt geht es ja doch nur darum, dass unser Kram hier irgendwie. Was ist denn, wenn diese Jugendlichen in Wirklichkeit zu Hause diese schrecklichen Maymays konsumieren und nur so tun, als hätten sie politische Ahnung? Ja. Genauso wie die Schwesig. Die tut auch nur so. Super, wenn junge Menschen einfach aus ihrer Perspektive ihren Einblick geben können und einfach sagen können, was sie gerade bewegt und was ihre Probleme momentan sind oder ihre Herausforderungen. Ich glaube, da ist es von Vorteil für alle, wenn man Foren schafft, wo man diese Ideen, die entstehen, die Meinung. Das Ding da übrigens mit diesem Mikrofon in dem Würfel, das ist so ein Ding, was wir auch bei der TinCon haben. Das kam auch in diesem TinCon-Film vor. Die sich bilden, hört und wo die dann eben auch ernst genommen werden. Ich natürlich als Jugendministerin unterstütze auch, dass Jugendliche eher die Möglichkeit haben, auch wählen zu gehen. Ich finde, wir verlangen von jungen Menschen auch mehr Verantwortung zu übernehmen. Dann sollten sie auch die Möglichkeit haben, auch mit Demokratie bestimmen zu können. Wo verlangen wir denn von jungen Menschen, dass sie mehr Verantwortung übernehmen? Das Gegenteil ist der Fall. In der mehr Demokratie, Demokratie leben Initiative, da erwarten wir das von den Leuten. Ansonsten nirgends. Ja, zum goldenen Schluss. Ja, das hat eine Zuschauerin mir zugesendet und das ist mal wieder so ein Artikel. Halt auch, das passt ganz gut in diese Yellow Press Schiene rein. Ist alles drin, halt, ja, Gaming, Sex und jede Menge Dummheit. Also es geht hier um eine Lilly, die halt auf Twitch streamt und da auch wohl ganz gut Geld verdient. Und also erstmal verstehen die überhaupt nicht die Faszination an Spielen und Streaming. Die fokussieren sich da nur auf diese Person und als würden die Leute die Inhalte gar nicht mitkriegen, sondern es geht eigentlich nur darum, dass diese Tante vor dem Bildschirm sitzt und sie wird auch irgendwie sehr unfreundlich dargestellt. Also ich würde mich beschweren, wenn ich sie gewesen, also dieses Mädel gewesen wäre bei der Welt, weil ich wette nicht, dass sie damit gerechnet hat, dass sie hier so als herzlose Abzockerin dargestellt wird. Also hier zum Beispiel hat sie irgendwas geschickt bekommen von einem Fan und so. Das wird alles so suffisant. Technik hat sie eigentlich im Überfluss. Sie sitzt also da, trinkt Tee und erzählt letztendlich irgendetwas, moderiert das 24-Stunden-Event an, das längst gestartet ist. Also so, haha, was machen die da eigentlich? Ja. Ja, das ist ja, was PewDiePie auch angesprochen hatte in ein paar Videos, dass halt immer, wenn über ihn was geschrieben wird in Medien, ist es immer aufs Geld bezogen und nie halt auf, was er wirklich macht und warum die Leute ihn wirklich gucken. Also das immer halt die negative Betonung. Wenn die Editoren halt einfach nichts mit Gaming zu tun haben, das nicht mitbekommen haben und einfach sagen, wie zocken geht ihr da ins Casino oder was? Weißt, wenn die einfach so gar keine Ahnung haben, was irgendwie in der jüngeren Generation in ist und mit jünger meine ich weiß nicht, jünger wie 45, so keine Ahnung, zocken ist eigentlich recht weit verbreitet und irgendwie ist es merkwürdig, dass es so ein gekünstelter Zynismus dann aus dem Artikel raustropft, zu Parallelen zur Erotikindustrie. Ja, auch wenn Lilly weder nackt noch freizügig vor der Kamera sitzt, drängt sich schnell der Vergleich zu Camgirls aus der Erotikindustrie aus. Ja, machen Camgirls auch Sendungen zu bestimmten Themen? Spielen Camgirls auch die neuesten Games, die du dir vielleicht nicht leisten kannst? Die lassen sich auch immer Tee schicken. Chats, auch Communities, Gleichgesinnter, die sich dann austauschen und irgendwie darüber hinaus noch, ja? Ja, habe ich mir gedacht. Warte, wenn wir jetzt alle in Deutschland, also jetzt hier die Weltraumaffen angucken, wenn wir jetzt alle Jan Böhmermann Tee schicken, können wir dann so seine Show absetzen? Ich glaube, wir sind auch so eine Art Camgirls. Wir sind auch Camgirls, ja. Ich glaube schon. Ich bin der Sexy Able. Na, guck mal, die sind im Internet und wir sind im Internet. Denk mal drüber nach. Ich schick mir Artikel über Kulturmarxismus und ich spreche mit meiner sexy Stimme darüber. Während eine Spende gemeinnützig ist, stehen die Beträge, die Lilly von ihren Zuschauern bekommt, für Konsum in Reinkultur. Ja. Also während eine Spende gemeinnützig ist, stehen die Beträge, die Erwin als Müllfahrer bekommt, für Konsum in Reinkultur. Das ist ein Job, ihr Idioten. Ein Job. Twitch ist Konsumgesellschaft in Reinkultur. So offen und freundlich Lilly und ihre Zuschauer miteinander umgehen, sie haben ein finanzielles Abhängigkeitsverhältnis. Ja, die Arschlöcher bei der Tagesschau sagen auch immer schönen guten Tag, liebe Zuschauer, zu mir, obwohl sie mich gar nicht kennen. Du kannst ihnen aber nicht Geld in den Bildschirm werfen und sie bekommen das dann. Das ist der Unterschied. Nee, das, da kommt jemand bei mir und sagt, ich hätte gerne im Monat so und so viel Geld. Ah, okay, so funktioniert das. Ja. Oh, das ist so, als hätten die irgendwie das Konzept von Dienstleistungen verstanden, ja, aber könnten das nicht hier drauf anwenden, weil das irgendwie für sie nicht passt. Das ist im Grunde genommen, es ist nur eine Dienstleistung, die sie macht, also schon ein Beruf, ein Job, könnte man sagen. Sie verdient damit Geld, ja. Und dann wird die für bezahlt. Okay, ist doch, weißt du, das ist genau wie mit Kunst. Wie Lilly sind Entertainment-Maschinen, die mit Geld und Geschenken am Laufen gehalten werden. Das ist so lächerlich. Ja, Politiker wie Manuela Schwesig sind Politikmaschinen, die mit Diäten und Aufwandsentschädigungen am Laufen gehalten werden. Ja, und? Arbeiter in einer Fabrik sind auch am Leben erhalten durch Lohn und Geld, was sie verdienen. Ich finde es halt lustig, wie unterschiedlich da die Ansichten sind. Weil für mich ist halt der ganze Kram so, hey, cool, da gibt es halt die Konsumenten und die geben direkt den Creatoren ihr Geld, damit die machen, was sie machen. Und wenn es gefällt, gibt es mehr Leute, die Geld geben. Und wenn es nicht gefällt, müssen die irgendwas daran ändern oder es bleibt wenig Geld. Aber es funktioniert, alle sind damit glücklich. Nur irgendwie die Leute in den Medien nicht, die Journalisten. Ja, das sind halt die etablierten Medien, auch die wie immer halt, da musst du immer dran denken, das ist wie der Dinosaurier, der den Meteor schon kommen sieht, ne? Und dann böse Artikel gegen den Meteor schreibt. Ja, was Daniel Krüger denn, ist eine Bullshit-Maschine, er muss immer Artikel schreiben für den Konsum. Aber sollten die sich nicht irgendwie freuen, dass dieser Markt, diese Nische, ja, sehr stark von Frauen besetzt ist? Sollte das die Leute nicht erfreuen? Nee, die werden ja ausgebeutet durch die Donations. Wegen Kulturmarxismus. Ja, das ist dieses Male Gaze schon wieder. Oh, tut mir leid. Genau. Nein, und das ist wieder, das ist genau wie mit den Memes, das ist wieder eine Sache, die nicht annähernd verstehen. Das ist ja in Asien ist das noch viel extremer. Da gibt es ja Leute, die sich beim Essen streamen und dann halt immer, also die praktisch so das Erlebnis von mit jemandem zum Mittagessen oder sowas. In Südkorea spielt der Vater, wenn du um ihre Hand anhältst, mit dir StarCraft. Geil. Weißt du, so, keine Ahnung, Mann. Um dann zu gucken, ob du was drauf hast. Ich frage mich nur, ob das in den Medien einfach so ein Ding ist, dass sie sagen, ja, Artikel, wo man negativ über Gamer schreibt, die kommen gut an, weil die gehassklickt werden. Ob das Neid neben der Branche ist oder warum da immer so ein Gerotze rauskommt, wenn sich Journalisten dran versuchen. Weil du kannst jeden Artikel über Gaming eigentlich aneinander austauschen. Es ist immer dieses Wannabe-Snarky, oh mein Gott, wie können die nur? Die haben Spaß und dann kriegen die noch Geld dafür. Das geht doch nicht. Das muss man verbieten. Also ich habe mir ja für meinen Journalismus-Quatsch habe ich auch voll viel Mühe gegeben und da hat mir keiner Danke für gesagt, geschweige denn jetzt einfach ganz viel Geld gegeben. Ja, ich habe ihren ernsten Job und die macht einfach Twitch-Kamera und passt schon. Das ist ja, Sweatshop hier, was die meinen. Das ist irgendwie, die glauben, das ist so eine Art Sweatshop, dieses Streaming, ne? Oh nein, jemand hat die Eigenschaft, so viel zu arbeiten und Selbstbestimmung zu zeigen. Oh nein. Ich meine, wenn das doch kein Neid ist von diesem Typen, der das geschrieben hat, von diesem Daniel, ne, weiß ich auch nicht weiter. Jemand im Chat hat gerade noch eine wichtige Sache angesprochen. Wie ist das denn? Kriegen die weiblichen Streamer auch nur 72% von jedem gespendeten Dollar, oder? Nee, die kriegen eher 270, soweit ich weiß. Ja, es gibt halt echt mehr weibliche Twitch-Streamer als männliche und da gibt es auch noch Twitch-Streamerinnen, die das noch extremer machen, wo sie das Bild, das Spielefenster ganz klein machen und sich dann ganz groß und dann so einen Ausschnitt tragen, okay? So ihre Titten rein in die Kamera reinhalten, ne? Ja, und dann ist es wie bei League of Legends, wo niemand, auch wirklich gar niemand, ein Goldstreamer, der männlich ist, auch nur angucken würde für 5 Minuten, wenn er den nicht kennt. Und du dann aber Streamerinnen hast, die auf Goldniveau spielen und damit aber genügend Donations bekommen, um ihr Leben zu finanzieren. Ich habe meiner Freundin zum Beispiel auch schon gesagt, weißt du, so wenn die wirklich am Rande so ihrer Existenz ist, soll sie einfach eine Kamera kaufen und dann auf Twitch gehen und Dota spielen. Passt schon. In diesem Sinne, Service von den Weltraumaffen. Ja, das waren die Weltraumaffen. Mit mehr Mischkonie wie sonst. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Mindestens zwei Mega-Hitler. Ja, wir wünschen euch allen eine schöne Woche und lasst euch von den Kulturmarxisten nicht unterkriegen. Und nicht gendern. Ja, und nicht gendern. Gute Nacht. Gute Nacht. Bye, bye. Tschüss.